Veranstaltungsstrategie. Letztes Jahr rund um Sie genau zum 60-jährigen Jubiläumsgrundgesetzes auf den Markt gebracht habe. Und das Buch heißt so ähnlich wie der Vortrag, nur höflich noch in Frage kommen, dass das Grundgesetz ein Grund zum Feiern. Die Antwort auf die Frage, wie war das Buch und in komprimierter Weise man heute auch sagt. Ja, bekanntlich hat das Grundgesetz im letzten Jahr durch das Virus gegangen. Die Nation wurde zugerufen zu feiern und sich am Genuss der ökonomischen und politischen Freiheiten sowie der sozialstaatlichen Wohltaten zu erfreuen, welche die hiesige staatliche Ordnung ihren Bürgern so großzügiger Weise gewährt. Und die offiziellen Festtagsredner aus Politik und Öffentlichkeit haben sich wechselseitig in Lobreden auf das Grundgesetz und die auf dessen Boden errichtete freiheitlich-demokratisch-sozialstaatliche Gesellschaftsordnung. An diesem Lobgesang auf das Grundgesetz hat sich auf ihre eigene kritische Weise auch die politische Linke, namentlich aus dem Spektrum des demokratischen Sozialismus, beteiligt. Das altbekannte Kritikmuster linker Gesellschaftskritik besteht in der Konfusion der schlechten Verfassungswirklichkeit mit den angeblich besseren Möglichkeiten, welche die Verfassung im Programm angeboten haben soll. So wird beispielsweise der indirekte Arbeitszwang gegen Arbeitslose als Verstoß gegen das Grundrecht der Berufsfreiheit und die Menschenwürde angeprangert. Die Höhe der Hartz-IV-Regelsätze als gravierende Verletzung des Prinzips echter Sozialstaatlichkeit. Ein drittes Beispiel, die Benachteiligung der Frauen bei der Höhe der Löhne und Gehälter und der beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten erklären sich die linken Kritiker aus einer immer noch nicht vollständig verwirklichten Gleichgewicht. Kurzum, sämtliche für negativ erachtete Erscheinungsformen der real existierenden freiheitlichen Gesellschaft werden nicht etwa dem Prinzip der freiheitlich-demokratischen als staatlichen Gesellschaftsordnung, sondern umgekehrt wird in dieser Logik die soziale Wirklichkeit als ein einziger Abweichungstatbestand von den idealen Vorgaben der Verfassung angeprangert. Alle sozialen Missstände auf dem Boden der kapitalistischen Gesellschaftsordnung werden folglich auf nicht eingelöste Verfassungsversprechen oder einen Verstoß in die hehren Prinzipien der Verfassung zurückgeführt. Das heißt, auf ein zu wenig Freiheit, Gleichheit, Menschenwürde, Sozialstaat und Demokratie. Und mit diesem Kritikschema, Verfassungswirklichkeit versus Verfassungsnormativität, mit diesem Kritikschema will sich mein heutiger Vortrag gegen den Verfassungspatriotismus im Allgemeinen und insbesondere auch gegen den linken kritischen Patriotismus heute Abend ansetzen. Das richtet meine Polemik gegen den linken Verfassungsidealismus auf ihr besonderes Augenmerk auf die loyalitätsstiftenden und loyalitätsfördernden Elemente der Verfassung. Auf die alten und auf die neuen verfassungsrechtlichen Hoffnungsträger der politischen Linken, also da sind etwa die Sozialpflichtigkeit des Eigentums, die Verstaatlichungsklausel des Artikel 15, die in linken Kreisen so hoch geachteten Staatsaufgaben des Umwelt- und des Arbeitsschutzes, die Einrichtung des Sozialstaates als solcher, das allgemeine Wahlrecht und last but least die demokratischen Rechte der Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Also gegen alle Titel, mit denen die politische Linke ihr kritisches Polit-Treue-Bekenntnis Zugesetzt der gegenüber der Buchfassung natürlich sehr stark abgekürzte Weg des heutigen Vortrages und die Grundprinzipien der Verfassung, der hat 5 Abteilungen und ein Schlusswort. Abteilung 1 beginnt mit dem Thema, und das Thema ist gleich auch programmatische Ankündigung, die Freiheit als politisches Herrschaftsverhältnis führt uns dann in Abteilung 2 zum Regime von Eigentum und Geld als der politökonomischen Grundlage staatsbürgerlicher Freiheit. Weiter zu der Rolle der Verstaatlichung im Kapitalismus. Dann in Abteilung 4, kurz und knapp, zu den Funktionsprinzipien des hochgelobten Sozialstaats, um sich schließlich in Abteilung 5 mit dem Verhältnis von Kapitalismus und politischer Demokratie zu beschäftigen. Und lässt man diese 5 Teile noch in eine Schlusszusammenfassung einbinden. So. Das heißt natürlich nicht, und das ist auch in der Ankündigung ja schon gesagt worden, dass man jetzt anderthalb, einfach Viertelstunde bedächtig meinen Ausführungen lauscht, sondern man kann und soll sich jederzeit einschalten. Und wenn man Einwände hat, wenn man Ergänzungen hat oder wenn man sonst irgendwie etwas Thema zu sagen hat, wobei sich natürlich immer die Zäsuren nach den einzelnen Teilen des Vortrags besonders den Einstieg eignen, also das heißt nicht umgekehrt, dass man sich an dieser Stelle hier argumentativ unterwegen könnte und sollte. Gut, beginnen wir mit der Abteilung 1. Wahrscheinlich zugleich die schwierigste Abteilung des Vortrags, weil die behauptet, Freiheit ist ein politisches Herrschaftsverhältnis, höchstwahrscheinlich in den Ohren eines normalen gebildeten, was das auch herbildeten, demokratischen Bürgers völlig befremdet. Für Freiheit ist mit wenigen Ausnahmen, ich kenne nur ganz wenige Leute, die das nicht so sehen, für Freiheit ist einfach immer. Freiheit erfreut sich als politischer Wert eines scheinbar unerschütterlich guten Rufes und ich werde mich heute Abend sehr bemühen, diesen Institutssystem zu zerstören. Die Freiheit auf ihren materiellen Nutzen für die Masse der freien Bürger befragen zu wollen, erfüllt deswegen bereits beinahe so etwas den Tatbestand einer Majestätsbeweisung. Als weltweit unumstrittener Star am Himmel der bürgerlichen Gesellschaft ist die Freiheit von einer derartigen schnöden Begründungspflicht, mal aufzuzeigen, was man eigentlich von ihr hat, prinzipiell bereitgestellt. Die Vorteile der Freiheit darf man sich stattdessen mit Bildern und dem offenen bzw. heimlichen Vergleich mit anderen Gesellschaftsformen, die unter dem Fehlen der Freiheit leiden. Und dann darf man unendlich dankbar dafür sein, dass ein der freiheitliche Staat so etwas wie die feudale Leibeigenschaft oder den staatsdiktatorischen realen Sozialismus gottlos erspart hat. Die Erhebung aller Untertanen zu freien und gleichen Bürgern, die zum Haben und zum Verfolgen eines Willens berechtigt sind, und was anderes ist Freiheit nicht, man darf wollen, die wird mittels dieses Vergleiches als unfragbare Errungen vorstellig gemacht. Denn in jenen unfreiheitlichen Gesellschaften, ja, da herrscht ja der Zwang. Im Reich der Freiheit hingegen, ja, da darf man. dass man ganz freiwillig, ohne staatlichen Einberufungsbefehl, seiner Arbeit in Fabrik oder Büro nachgehen darf und sogar die Erlaubnis besitzt, die Inhaber der staatlichen Macht zu kritisieren, ohne dafür gleich in Fesseln gelegt zu werden, und dass man auch noch zusätzlich die Freiheit hat, die Inhaber der politischen Macht auch noch abzuwählen, ja, das stellt der Freiheit ein geradezu überragendes, gutes Gefühl aus. Ob die Freiheit diesen ihren vorauseilenden Konfliktivisten tatsächlich verdient hat, das gilt es im Folgenden zu prüfen. Es stellt sich also die Frage, wer eigentlich welchen Nutzen hat sie, wenn der Staat seine Bürger mit so etwas wie dem Recht auf allgemeine Handlungsfreiheit, Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes, ausstattet. Dem Recht, wie es da formuliert ist, auf die freie Faltung und Faltung der Persönlichkeit, also seinen Bürgern ganz grundsätzlich das Wollen und das Handeln erlaubt. Das ist mal eine ganz seltsame Sache. Dass nämlich der Mensch mit einem freien Willen begabt, und dementsprechend alles, was er tut, von seinen Urteilen und Zwecken dediziert ist, das ist ein Fakt, den allenfalls Psychologen in Zweifel ziehen. Dazu habe ich vor 2 Jahren ein anderes Buch geschrieben, das heißt Kritik der Psychologie, und dem soll aber heute nicht gewesen sein. Denn der Staat zieht das nicht mindestens in Zweifel, dass der Bürger freien Willen umgekehrt, der baut seine ganze Ordnung auf diesen Fakt. Dem Menschen wird also in der staatlichen Rechtsordnung von höchster Stelle attestiert, so etwas wie eine freie Person zu sein, die sich durch die Existenz eines Willens auszeichnet. Diese prinzipielle, hoheitliche Anerkennung des Willens, den freilich jeder schon ganz ohne diesen Rechtsakt hat, diese Hoheit des Anerkennungswillens, die tut, das ist meine Generalthese, die tut dem Willen freilich überhaupt nicht gut. Denn durch seine Verrechtlichung wird der Wille darauf festgelegt, er müsse, um überhaupt existieren zu können, ja was, erst ermöglicht, von Staats wegen erlaubt oder lizenziert werden. Anders ausgedrückt. Wenn die Willensfreiheit den Charakter einer Konzession der staatlichen Herrscher annimmt, ja dann wird so getan, als der Wille ohne dieses Zugeständnis einer politischen Macht und deren Setzungen noch gar nicht da, noch gar nicht fertig. Dann gäbe es die gar nicht. Dafür jedoch, dass die Menschen das tun, was sie ohnehin von sich aus wollen, ja, dafür bedürfte es einer politischen Macht und deren Setzungen nun wirklich nicht. Darum kann es also auch gar nicht gehen, wenn die Staatsgewalt ihren Untertanen so etwas wie Freiheit gewährt. Umgekehrt, wenn die Verfassung den Regierten Rechte zuweist und ihnen das scheinbar menschennatürliche und selbstverständliche erst noch erlaubt, ja, dann betätigt sich in diesem Rechtsakt eine hoheitliche Aufsichtsinstanz, die keineswegs jedermann das machen lässt, was er so will. Deswegen die rechtliche Anerkennung des Willens auch die abstrakteste und zugleich umfassendste Form, den Willen unter die Verpflichtung seiner Übereinstimmung mit den Vorgaben der staatlichen Herrschaft zu stellen. Denn wenn ich vom Dürfen des Wollens die Rede ist, dann ist eben allemal von einer über den gesellschaftlichen Subjekten stehenden und deren Willen stehenden Gewaltinstanz die Rede, welche jetzt die Totalität ihres Handelns ihrem Erlaubnisvorbehalt unterwirft. Und das, was ich Ihnen jetzt in einer Viertelstunde bemüht habe, darzustellen, das hat zusammenfassend ein alter Philosoph der Gewaltenteilung, nämlich der Montesquieu, zusammenfassend in einem Satz wunderschön gemacht. Nämlich, in einem Staat, in dem es Gesetze gibt, kann die Freiheit darin bestehen, das tun zu können, was man wollen darf. Und das wollte ich eigentlich damit ausdrücken, dass die Freiheit ein politisches Herrschaftsverhältnis ist. Ein umfassendes, totales politisches Herrschaftsverhältnis, in dem der Staat jede menschliche Regelung unter sein Erlaubnisregime stellt. Und dementsprechend ist auch in der freiheitlichen Gesellschaft kein Bereich des sozialen Lebens von staatlichen Verboten oder Verboten ausgenommen. Die staatliche Gewalt wird sie umgekehrt sämtliches Tun und Lassen der Bürger auf sich, doch bevor es stattfindet, und stellt es unter ihre verbindlichen Vorschriften. Alles Treiben in der Gesellschaft, von der Meinungsäußerung über die Arbeitssuche bis hin zu so scheinbar rein privaten Geschichten wie den Konsequenzen von Vereinigung der Geschlechter, ist nach umfassendem staatlichen Hintergrund eine Frage des Rechtes und damit eine Frage von erlaubt oder verboten. Und das heißt auch, dass die vielgerühmte Macht des selbstbestimmten Individuums, seinen Anliegen nachzugehen, folgerichtig genauso weit und keinen Millimeter weiter reicht, wie die Staatsgewalt seine Interessen rechtsetzt oder umgekehrt als unerlaubte Interessenverfolgung des Freiheits. Um ein Missverständnis vorzubeugen. Diese staatliche Unterscheidung zwischen einerseits dem rechten Gebrauch der staatlich vollziehenden Willensmacht und andererseits deren Missbrauch erfolgt freilich nicht so, dass den Mitgliedern der freiheitlichen Gesellschaft jetzt von Staats wegen unmittelbar vorgeschrieben würde, was sie jetzt wollen sollen, welche Zwecke sie fassen und verfolgen können. Das steht grundsätzlich ganz im Belieben des Einzelnen. Niemand wird etwa dazu verpflichtet, abhängige Arbeit bei privaten Wirtschaftsunternehmen zu leisten. Keinem Konsumenten wird diktiert, auf welche Weise er sein sauer verdientes Geld ausgeben soll. Natürlich steht es jedermann frei, die Berufslaufbahn des Bundeskanzlers, Bankers oder Unternehmers einschlagen zu wollen. Und sogar das, ob man staatsbürgerlichen Nachwuchs in die Welt setzen möchte, das überlässt der staatliche Schutzherr der natürlichen Keimzelle des Volkes, im Prinzip jedenfalls auch den potenziellen Eltern. Im Prinzip deswegen, weil es ja immer noch in § 218 des Strafgesetzbuches über das Abtreibungsverbot gibt. Nee, das liegt woanders. Der Staat befiehlt nicht per Recht, was die Leute wollen sollen. Er setzt sie umgekehrt unter ein System der Bedingungen, die sie bei der Verfolgung ihrer im Prinzip frei gewählten Interessen einzuhalten haben. Die haben sie dann als Rechtspersonen einzuhalten bei all den schönen Zwecken, die sie sich hier setzen. Und indem der Staat jetzt dem Willen rechtliche Rahmenbedingungen seiner Betätigung vorgibt, wie beispielsweise, dazu komme ich dann im Abteil 2 ganz ausführlich, bei allem, was man will und tut, die Interessen anderer und insbesondere deren Eigentum zu respektieren und selbstverständlich natürlich auch die Zwecke als Gewalt. Auf diese Art und Weise, indem der Staat die willentliche Betätigung der Leute und die von ihm diktierten Bedingungen ihrer Verfolgung stellt. Auf diese Weise kriegt plötzlich der Wille auch eine inhaltliche Bestimmung. Da treten plötzlich Willensinhalte in die Welt, auf die die Subjekte von sich aus freien Stücken, ohne dass diese staatlichen Vorgaben existieren würden, niemals im Leben befassen. Wie Lohnarbeiten zu wollen, wie Wehrdienst zu leisten und Steuern zu zahlen, beispielsweise. Und auf diese Art und Weise, ich setze den freien Willen unter staatlich politisierte Bedingungen seiner Betätigung. Ja, auf diese Art und Weise konstituiert dann der Staat den freien Willen des Bürgers. Und jetzt landet der Montesquieu-Spruch auf einer neuen Stufe. Der Montesquieu hat noch gesagt, Freiheit besteht darin, dass tun zu können, was man wollen darf. Jetzt muss der Spruch lauten, Freiheit ist das, wollen zu dürfen, was man vom Staatswegen soll. Lohnarbeiten, Kinder kriegen und aufziehen, sich der Selektion in der Schule unterwerfen, Wehrdienst leisten und so weiter. Der ganze Witz ist, dass alles, was der Mensch vom Staatswegen wollen soll, ihm in Form einer Erlaubnis und Freiheit als ein Angebot für ihn und sein Lebensinteresse präsentiert. Die elementaren, jetzt allen anderen Anliegen vorausgehende und sie relativierende Existenzbedingung des Freiheitssubjektes, die besteht natürlich ganz selbstverständlich in der Verpflichtung, auf die Instanz Menschen erst zur freien Person. Ihren in Rechtsvorschriften gekleideten Anforderungen bedingungslos zu gehorchen, Rechtsgehorsam, und die zur Gewährleistung der staatlichen Existenz erforderlichen Dienste, wie etwa die Steuerpflicht und die Landesverteidigung zu leisten, ist deswegen die allererste Bürgerpflicht, die der Staat seinen Bürger mit der Grundrechtsschranke der verfassungsmäßigen Ordnung aufteilt. Die zweite Grundverpflichtung für die Betätigung des Willens ist die Respektierung der Freiheit der anderen. Sprich, der ebenso beschränkten Befugnisse, welche der Staat der Lizenzgeber der Freiheit den übrigen Rechtsgenossen wie man wunderschön im Text vom Artikel 2 nachlesen kann, geht nämlich die Generalermächtigung zur freien Selbstverwaltung der Persönlichkeit unmittelbar damit her, dass der Staat allen Freiheitssubjekten gleichermaßen die Anerkennung der Freiheit der anderen als Schranke der eigenen Freiheit aufherrscht. Und aus diesem prinzipiellen Tolerierungsgebot der Lizenznehmer der Freiheit untereinander, da meine ich, ergibt sich ein sehr weitgehender Schluss auf die sozialökonomische Verfassung der Gesellschaft. Wenn nämlich der Staat sich genötigt sieht, der Freiheit eines jeden, die Freiheit aller anderen, als Schranke aufzuherrschen, dann ist unterstellt, dass sich die gesellschaftlichen Subjekte in einem prinzipiell gegensätzlichen Verhältnis ihrer Interessen zueinander befinden. Anders ausgesprochen ist unterstellt, dass in diesem ganzen staatlich dekretierten System des Wollendürfens die wechselnde Beschränkung und Schädigung der Interessen anderer die Grundlage bildet. Ich sage es am Satz meiner Analogie von dem alten Marx noch leicht philosophisch verstanden ist. Unterstellt ist also eine gesellschaftliche Ordnung, in der sich die Individualität der Gesellschaftsmitglieder nicht an und mit der Individualität der anderen entfaltet, sondern in der sich die Selbstverwirklichung eines jeden auf einer elementaren Stufe des gesellschaftlichen Lebens Prozesses negativ gegen die Selbstverwirklichung aller anderen verhält. Denn, einfache Kontrollfrage, denn warum sonst sollte der Staat seinen Untertanen die Selbstverständlichkeit aufzwingen, bei der Betätigung ihrer Interessen die Zwecke und den Willen anderer zu achten? Denn eben deswegen, weil diese Selbstverständlichkeit im Reiche der staatlich eingerichteten Freiheit der gesetzlichen Interessenverfolgung, in der der Nutzen eines jeden auf dem Schaden anderer Gesellschaften wieder beruht, eben überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist. Und damit bin ich in meinem Fall 1 fertig. Und es wäre eine gute Gelegenheit, jetzt mal seine Einwände oder auch Verständnisschwierigkeiten zu diesem Thema zu machen. Überzeugt, von der starken Schlussfolgerung, die wir aus der Formulierung von Artikel 2, und nur weil der Staat die Potenzialität von Interessen gegensetzen, also gegenseitigen Einschätzungen der Freiheit, nicht bedeutet, dass er notwendig voraussetzt, dass es tatsächlich immer und in allen Fällen so ist, dass er also ein Menschenbild, die interessiert in Artikel 2 nicht. Und warum denn? Ich glaube, darauf möchte ich zumindest mal, dass die Kraft, die ein Knirpen konflikt ist, aber nicht unbedingt, also ich differenziere nur noch wirklich, warum hat es vielleicht, dass der Staat das nur immer so sieht, ja, immer so entsetzen und das kaum nur. Diese Unterscheidung von Müssen und Möglichkeit ist mir gar nicht eindeutig. Wenn ich gleich in den ersten Satz meiner Verfassung oder den zweiten die Freiheit gewähre und dann sage, aber die Freiheit hat die Freiheit der Schranke der anderen. Dann weiß ich gleich, in dem, was ich den Laut erlaubt, Freiheit, da muss der Gebrauch der Freiheit die Freiheit anderer schädigen, also muss der Inhalt der Freiheit einer sein, der die Schädigung und Beschränkung anderer Freiheitssubjekte beinhaltet. In welchem Inhalt das hat, das beweise ich gleich in der nächsten Abteilung. Aber wenn es nur die pure entfernteste Möglichkeit ist, dass die Freiheitssubjekte mal sich irgendwie in die Quere kommen, dann schreibe ich doch nicht gleich in meine fundamentalen Normen rein, die Freiheit hat ihre Grenze in der Freiheit anderer. Dann habe ich doch gleich zugegeben, die Freiheit ist ein Ding, wo sich die Leute, die sie haben sollen, sagen wir mal jetzt blöd in der Terminologie, ziemlich wahrscheinlich dauerhaft nicht mehr. Also die Zurückstufung auf die Möglichkeit ist halt wirklich vorhanden. Und es bedarf auch mir und meiner Gewalt, die Gegensätze müssen also auch, die Gegensätze, die ich unterstelle, müssen einen Inhalt haben. Die überhaupt nur zu regulieren sind, wenn es eine umfassende staatliche Kontrollgewalt in meiner Gestalt gibt. Das ist auch unterstellt. Das kann man auch noch als Zusatzargument nutzen. Das Ding ist doch, wenn der Bereich davon ausgeht, dass die Menschen sich irgendwie frei entfalten, wenn die gegenseitig quasi irgendwie freie Decken einschränken, dann wäre das doch eigentlich auch sinnvoll, dieses Grundgesetz zu erlassen, weil wenn er davon ausgeht, dann muss er nicht mehr stehen und können sich irgendwie nicht fertig machen. Ja, sage ich ja, darauf ist ein Schluss. Ja, aber was ist für Sie denn eigentlich der Staat? Also, Sie reden ja selbst von dem Staat, dass irgendein mächtiges Monster, das irgendwie Menschen erschaffen will. Aber in dem Staat, also, wenn wir jetzt mal ausgehen, dass bei der Regierung dafür sorgt, was dem Staat vor sich geht, mhm. Will das ja auch Leute, die quasi im Staat leben und auch von diesen Gesetzen dann eingeschränkt nicht betroffen sind. Also, würden Sie dann quasi auch selber ins Fleisch schreiben, wenn wir jetzt quasi das Staatsorgan sind, was irgendwie in Deutschland regiert. Ich muss auf mehrere Teilfragen antworten, wenn ich eine Antwort vergessen einfach verhält. Vom Staat als ein Monster habe ich nicht geredet, da kommt nur jemand drauf, der die Idee hat, der Staat sind wir. Der klassifiziert dann eine These, die sagt, der Staat ist eine politische Herrschaft über seine Untertanen. Dass diese Sachaussage, dann sage ich ja, von dem Standpunkt, dass auch ich der Staat bin, taucht jetzt plötzlich der Staat als eine monströse Figur auf, die das würde ich nie im Leben sagen, den Zweck hat, die Untertanen zu unterdrücken, weil Unterdrückung ist sowieso nie ein Zweck, das ist immer ein Mittel. Wozu der Staat das macht, das habe ich auch schon angedeutet, der stellt nämlich die Leute in einem Verhältnis zueinander, was den Zweck hat, all das wäre in Abteilung 2 aus dem, was den Zweck hat, in meiner Gesellschaft, wie das ökonomische System des Geldverdienens, da ist der Zweck des Wachstums des Eigentums und von dem Zweck lebe ich gleichzeitig. Also wenn wir schon darauf kommen, warum macht er das? Dann würde ich sagen, weil er der Nutznießer einer Sorte von Gesellschaft ist, die auf ökonomischen Gegensätzen zwischen den Leuten beruht, die, kleiner Vorgriff, er selber mit der Verpflichtung auf das Prinzip des Eigentums einrichtet. Ja, dazu braucht ganz, ganz viel Glück. Und ich wollte auch nicht gesagt haben, Staat als Gewalt existiert, sei von seinem Standpunkt unvernünftig. Ich wollte nur umgekehrt einen Schluss daraus gemacht haben. Wenn der Staat eine Gesellschaft einrichtet, in der er Freiheit gewährt und er selber sagt, es braucht ganz viel Gewalt von mir, damit die funktioniert, dann wollte ich einen kleinen Schluss daraus ziehen, dann muss es eine Gesellschaft sein, die ihr einrichtet, die auf Gegensätzen beruht, die seiner gewaltsamen Betreuung bedürfen. Das wollte ich sagen. Was ist denn für den Staat? Also ja, für mich nicht. Wir sagen, der Staat ist die politische Gewalt. Merkt man nämlich, sowas bezweifeln können nur Leute bezweifeln, die die Existenz eines Polizeiknüppels legieren wollen und sagen, und selbst dann noch drauf kommen, eigentlich habe ich selber zugeschlagen. Also wer noch nicht mal wissen will, dass in einer Gesellschaft es eine sehr systematische Zweiteilung gibt zwischen den einen, die die Lebensfunktion, die Gewalt dem Rest der Menschen abgeben und die anderen ihm zu gehorchen haben. Wer also noch nicht mal die elementare Bestimmung des Staates gibt, das Gewaltmonopol, der umgekehrt die Untertanen gehorsam schuld wird, und davon nicht zu wissen, nur der kann so eine Frage stellen, was ist dann auch noch für sie Staatsgewalt? Jedenfalls nur dann, wenn man Täter und Opfer, wenn man Herrschaft und Untertanen partout miteinander verwechseln will, dann kommt man auf so eine Frage. Da muss man sich uns ziemlich naiv stellen. Und das geht ja gar nicht anders als Demokrat. Weil der will ja an der Vorstellung festhalten, dass Recht eigentlich der Staat der selber ist und Frau Merkel der Auftrag, eine Auftragnehmerin des Willens von unten. Und dazu will ich dann, in Abteilung 5 zu dem, was die Demokratie ist, noch sehr ausführlich zu stellen. Und ganz simpel, wenn einer dem anderen was erlaubt, dann ist das simpel eine Herrschaft. Und wenn der erlaubende Staat heißt, dann weiß man, was der Staat ist. Das ist nämlich die Instanz, die für sich in Anspruch nimmt, dem Rest der Menschen vorzuschreiben, zu verbieten und zu erlauben, was sie zu tun haben, was sie dürfen. Wenn das der Herrschaftsverhältnis ist, dann weiß man. Ich würde sagen, dass die mit der Frage der Alternative überhaupt nicht die Richtigkeit meiner Feststellung über das, was der Staat ist, in Zweifel gezogen werden kann. Von daher bleibe ich jetzt absichtsvoll an dieser Stelle die Antwort darauf schuldig. Erst wenn wir uns einig sind, dass das der Staat ist, dass möglicherweise daran was prinzipiell Kritikables ist, dann können wir beide, wenn wir uns einig sind, zusammen überlegen, was machen wir denn. Aber da sehe ich noch Lichtjahre zwischen uns auf dem Weg zu sein. Weil über Alternativen können sich Leute nur verständigen, die die gleiche Analyse haben. Das ist das ja wie Feuer und Wasser. Vielleicht ändert sich auch das Ganze. Noch ein Mündigen, Freiheit ist ein politisches Herrschaftsverhältnis. Ergänzung dazu. Dann mache ich auch Handlung 2 weiter, was nicht heißt, wenn ein zwischendurch noch etwas Schlagkräftiges einfällt, wie meine Thesen, dass man jetzt nachträglich sagen, ich möchte da jetzt nochmal einsteigen. Und jeder sagt. Und ansonsten ein kleiner Hinweis, ich komme nachher zur Meinungsfreiheit. Und wenn man das mit der Freiheit im Allgemeinen verstanden hat, spätestens dann fallen einem alle Schuppen von den Augen anhand der Meinungsfreiheit, wenn man die allgemeinen Prinzipien von, wenn der Staat sagt, du darfst unterschiedlich werden. Ja, diese Annahme der menschlich weg an den natürlichen Zustand der freien Verfasstheit oder die natürlichen Freiheit sich wenden, wenn niemand konstatieren würde, also auch kein Staat, die Rettung, dass sie frei sind. Nee. Erstens arbeite ich nicht mit Annahmen. Und ich habe mir erlaubt, einen Schluss zu ziehen aus drei Sätzen der Verfassung, nämlich Artikel 2.1. Und ich habe lediglich gesagt, auch so ein Zeug, wie Lohnarbeit, die wollen Steuern zahlen, Kinder als Service Kanonenfutter auszubilden, da käme nie im Leben jemand drauf, wenn es nicht den Staat mit seinem ganzen System und seinen Zwecken gäbe, der den Leuten praktisch gar keine andere Wahl gibt, als ihren Willen auszubilden. Und ich habe jetzt kein alternatives Menschenbild zu vorstellen. Und die Ausformung oder die Begründung dessen, die ist dann halt ja noch zu nehmen. Ist aber auch noch das Befangenswerk. Und ich würde vielleicht nochmal an der Stelle, das ist jetzt von euch beiden, zu fragen, wie ist der Staat denn eigentlich überhaupt ein Herrscher? Oder stellt er eigentlich gegen? Oder wie ist es eigentlich mit Gegensätzen, die sich der Staat einbringt? Wie macht er das? Dass er einfach nur ein Zettel nach seinem Finger und dass auch ein Großteil der staatlichen Aktivität tatsächlich ist, in Gerichtsverhandlungen und so weiter festzustellen, wie weit jetzt jemand an den Willen, der er jetzt gegangen hat, oder nicht, und dann tatsächlich im Anschluss mit der dafür nötigen Polizeigewalt auch dafür zu sorgen, dass sozusagen die Leute wieder unter seine Rechtsordnung zu beugen. Das findet tatsächlich statt. Wobei ich jetzt die Gewalt nicht auf die unmittelbar physisch reduziert haben wollte. Herrschaft und Gewalt offenbar ist genauso den Arbeitslosen die Bedingungen ihres Lebens per Hartz IV zu verhandeln. Genauso wie ein Straßenverkehrspolizist oder ein Polizist ein Dieb verhaftet. Ich habe nur eine Frage, die ich nicht direkt dass der Staat weil die Regierung darstellt. Die Regierung ist ein Teil, ein wichtiger Teil. Okay. Gerichte sind das. Und damit sagt, wir sind nicht der Staat, okay. Sondern nur der Teil, der regiert, was über der Teil, der regiert. Wer zu gehorchen hat. Und das kann man doch nicht zu bezweifeln, dass der Rechtsgehorsam, nämlich das, was der Staat beschlossen hat, gilt für jeder Mann. Und wenn man sich nicht daran hält, trifft einen die Härte des Gesetzes. Das ist doch ein Fakt, den kann man einfach nicht bezweifeln, oder? Und ich werde bei der Demokratie nachher noch beweisen, keiner der Regierten hat jemals dabei mitgewirkt, die Gebote zu erlassen, denen er hinterher zu gehorchen. Umgekehrt, staatliche Herrschaft besteht darin, völlig frei vom Willen der Untertanen ihre Zwecke verbindlich zu setzen, der Rest der Menschheit zu gehorchen. Das ist das Recht von Staat und Volk. Ja, ich sage doch nicht, dass der Staat ohne Volk nicht gehen wird. Dann beruht der Staat beruht darauf, dass er beherrscht. Das stimmt. Denn das Volk ist das Ganze. Aber deswegen nicht mehr zwischen Herrschern und Beherrschern unterscheiden zu wollen. Das ist das jetzt. Das können Sie ja gerne machen, aber das ist der Staat, sondern auch wir alle. Wir sind ja alle in dem Staat, ohne uns zu bekämpfen. Dann kommt es nicht. Ja, aber da sollte man doch acht verschiedene Rollen, aber nur dann. Wenn man sagt, weil beide dabei sind und weil man den entscheidenden Unterschied, die einen haben das Sagen, die anderen haben das Gehorchen, das zu gehorchen als ihren Part. Wenn man den nicht sehen will, dann kommt man zu der falschen Auffassung, ja, weil wir alle dabei sind, sind wir doch alle der Staat. Und da würde ich sagen, ist doch elementar die Rolle, die die jeweiligen Subjekte da spielen. Und die einen sind die Herren und die anderen sind die Knechte. Und wenn man jetzt sagt, Herr und Knecht wohnen in einem Haus und deswegen ist es dasselbe, dann macht man sich, glaube ich, eines schwierigen Verbrechens gegen alle Menschen des Arguments jetzt schon. Ich wollte den Staat geben, dass wir gar nicht fragen, dass wir die Leute hier verhalten müssen, dass wir das auch wie wir nennen. Aber trotzdem. Ja, wer macht die denn? Welche Gesetze? Welche Gesetze? Nein. deswegen schlecht wegen dem Einsatz von drei Farben. Dann habe ich die gleich vergessen. Nee, dann mache ich gleich die ersten drei Fehler widerlegen, dann sage ich, machen wir weiter. Das ist praktisch. Aber bitte schön, ich habe ja auch fünf Fehler. Das würden Sie gerne kommen. Das würden meine Fehler aufdecken. Ja, das war nur ein praktischer Vorschlag. Da waren schon so viele krumme Sachen. Ja, deswegen wollte ich noch einschalten und sagen, die anderen können da hinterher geliefert werden. Ja, wenn in einem Staat die einen das Sagen haben, die anderen, doch ist da wieder die Wiederholung dessen. Das ist doch der elementare Unterschied, dass die Rolle der einen in der Befehlsgebung besteht und die anderen ist zu gehorchen. Das ist doch wohl ein knallharter Gegensatz. Jetzt plötzlich tut man diesen Gegensatz weg, wo man sagt, ja, die beiden, ohne beide gibt es nicht und von daher sind die Untertanen ungefähr das gleiche wie die Herrscher. Ja, der Gemeinsamkeit besteht doch im Gegensatz. Die einen müssen doch den Befehlen und Zwecken gehorchen, die müssen Diener eines Interesses sein, was ihnen aufliegt. Die anderen setzen ihre Zwecke und setzen sie durch. Jetzt zu sagen, die Gemeinsamkeit zwischen ihnen, weil die nämlich auf einem Staatsgebiet hausen, würde jetzt alle Gegensätze unterschiede wettmachen. Deswegen sei das Volk der Staat. Das ist das. Nein, aber wenn man der Staat angeht, dann haben wir also die Regierung, haben wir gesagt, okay, wir akzeptieren eine Regierung, ja. Wenn wir das alles reguliert wird. Und wenn wir alle zusammenkommen, dann hätten wir immer noch hätten wir nichts. Wenn jeder ja so handelt, wie er möchte, dann brauchen wir keinen Staat drin. Aber wenn ein Staat drin, ja, ich habe noch nie einen gegründet. Ich käme auch nicht auf die Idee. Und das, was mir die Gesellschaftstheoretiker unterstellen. Ja, eben. Deswegen kann ich nur zu diesem Herrschaftsverhältnis ja sagen. Aber man soll doch bitteschön die von Staats wegen per Demokratie, in einer Vorwurf auf Kapitel 5 eingerichtete Legitimation des Herrschaftsverhältnisses, verwechseln, dass man gleich die Existenz des Herrschaftsverhältnisses in Frage stellt. Das Herrschaftsverhältnis ist gar nicht gestellt. Das ist nur die Sache in der Rechnung. Was folgt daraus? Dann ist sie nicht mehr da, oder was? Ja, das stimmt, dass das, was ich sage, der Staat ist ein Herrschaftsverhältnis. Das soll immer die ganze Zeit bestritten werden. Nein, ich habe doch nur am Anfang gesagt, dass ich den Begriff Staat kritisieren möchte. Das habe ich auch getan. Ich sollte nur noch sagen, warum der Staat nicht wir sind. Also wir sind das alle mit ihren eigenen Worten, der Staat ist ein Herrschaftsverhältnis, was durch das Volk legitimiert wird. Haben Sie doch gerade unterschrieben, das ist der Staat die Herrschaft. Dann sagen wir doch das Gleiche. Ja, das geht aber nicht zusammen. Der Staat ist anders als die Herrschaft und zugleich gibt es das Herrschaftsverhältnis nicht, weil die Untertanen auch die Herrschaft sind. Das geht nicht zugleich. Der Staat kann auch die Summe aus Herrschaft und Beherrschung sein. In Summe, das ist die schöne Vorstellung. Jetzt wie man den ganzen Gegensatz in eine schöne harmonische Summe verwandelt. Jetzt sind plötzlich die Beherrschten und die Herrschaft im Staat. Und es geht mir auch gar nicht um Worte und wer das Wort Staat am besten füllt. Wenn man da schreibt, die Gesellschaftsordnung des Grundgesetzes kennzeichnet durch die Ausübung einer im Staat verkörperten Herrschaft über das Volk. Und wenn ich darauf verzichte zu sagen, die politische Herrschaft heißt Staat, sondern ich spreche nur noch von der politischen Herrschaft, sind wir dann einig? Ja. Und dann verzichte ich darauf, mit dem Wörter zu streiten, wenn ich das sage. Das beweist auch den Blöden der Streit um Wörter. Da kommen nur Leute drauf, die umgekehrt gute Gründe für die Herrschaft kennen. Die wollen den unschönen Tatbestand ein bisschen netter benachsamen. Und diese Bedürfnisse sind, glaube ich, ein bisschen wie ein Mensch. Da darf man doch nicht einfach nackt Gewalt zu sagen, weil das ist ja was Böses. Oder was? Bitte? Ich kann das gerne sagen. Gibt ja die Meinungsfreiheit. Ich behaupte ja sogleich nicht nur, dass meine Meinung nur völlig unmaßgeblich ist, die Meinung zumindest nicht vertreten. In dem Punkt stimmt, der Staat ist die politische Herrschaft der Bürger. Jetzt kann man austauschbar sagen, das ist die politische Gewalt, das ist die politische Herrschaft. Kommt mir gar nicht darauf an, der kommt nur darauf an, in dieser Gesellschaft ist schon in der Freiheit ein prinzipielles Herrschaftsprinzip politischer Art eingerichtet, was von oben diktiert wird und was die Gesamtheit aller Rechtsuntertanen, den politischen Bürger, den Willen der Staatsgewalt unterwirft. Wenn das stimmt, ach, dann kann man ja großzügig sein, dann kann man mich nicht fragen. Aber ich glaube nicht, dass mit beiden und Bürger stimmt. Es geht nämlich um die inhaltliche Bezweiflung dieses Herrschaftsverhältnisses, für das Sie lauter gute Gründe kämpfen, das schon angedeutet haben. Nämlich, um Gottes Willen, wenn es das nicht gäbe, wie sehen der arme Bürger aus? Ohne politische Herrschaft würde nämlich Chaos in der Ordnung herrschen. Und da kommt natürlich immer raus, wie gut das gibt. War Ihnen angedeutet. Das steckt auch in der Frage nach der Alternative. Wie sonst soll man denn sonst Leute unter einen Hut kriegen als mit der Herrschaft? Und da ist dann natürlich die Herrschaft eine einzige Dienstleistung und Untertan. All das schwingt nicht. Das ist der geistige Ursprung der Einwendung, die wir in jedem Schritt sehen. Wenn ich die Rechtfertigung der Herrschaft habe. Dabei habe ich doch erst einmal gar nichts groß über die Zwecke der Herrschaft gesagt und den simplen Tatsache festgehalten, in einem Staat, in dem die Freiheit regiert, existiert ein umfassendes politisches Herrschaftsverhältnis. Das ist natürlich für Leute, die sowas gut finden und meinen, sowas mit System, natürlich schon ein einziger Angriff, den sie sich dann auf diese Art und Weise zusetzen. Ich hoffe, wir sollten das jetzt nicht weiter mit uns beiden monopolisieren. Würde jemand anderes vielleicht noch was Ergänzendes erhellen, das zu dieser Kontroverse beizutragen, zu kritisieren? Wenn nein, dann knüpfe ich jetzt an den Frage gestellten Gedanken an. In der Freiheit sind fundamentale soziale Gegensätze der Leute, die mit dem Recht auf Freiheit ausgestattet sind, unterstellt. Jetzt soll mein Beweis Ziel zu sein, der von Staats wegen vorgegebene Stoff dieser gesellschaftlichen Interessengegensätze, die in Artikel 2 noch gar nicht vorkommt. Das ist das Privateigentum, das explizit in Artikel 14 des Grundgesetzes. Oder auch der Zusammenhang dieser beiden Abteilungen des Vortrags in einem Satz darzulegen. Der rechtlich konzessionierte freie Wille, Artikel 2, hat sein materielles Mittel und damit zugleich seine Schranke in der staatlichen Rechtseinrichtung des Eigentums, Artikel 14. Der jetzt mit dem freien Willen begabte Mensch, der zur Freiheit aufgeforderte Wille, findet nämlich mit dem Regime des Eigentums eine vollständig eingerichtete marktwirtschaftliche Geschäftsordnung vor. Die Frage nämlich, wovon der mit einem freien Willen ausgestattete Mensch leben soll, die ist längst vorweg entschieden, bevor der Wille überhaupt mit seiner Betätigung loslegt. Der Staat hat nämlich mittels des Eigentumsprinzips die Gesamtheit der Gegenstände der äußeren Welt unter die exklusive Bestimmungsmacht der gesellschaftlichen Subjekte gestellt. Kraft staatlichen Befehls in meiner Gesellschaft ist aller gesellschaftlicher Reichtum Eigentum. Das Eigentum ist gewährleistet. Kraft dieses staatlichen Befehls sind sämtliche Voraussetzungen, Mittel und Resultate des gesellschaftlichen Produktionsprozesses. Gleichgültig ob Konsumgüter oder Produktionsgüter. Gleichgültig Hohallen, Lagergebäude oder Fabriken oder der Grund und Boden, auf dem sie errichtet werden. All das ist Eigentum. All das gehört Privatleuten, die exklusiv kraftstaatlicher Gewalt zu ihrem Nutzen darüber verfügen. All das steht unter der Herrschaft, unter der staatlich lizenzierten Herrschaft von Privatsubjekten, die den Rest der Menschheit ausschließend darüber verfügen, weil ihnen der Staat es mit der Eigentumsgarantie erlaubt hat. Und jetzt kommt der Witz auf Eigentum. Die verfügen darüber ganz unabhängig ganz losgelöst von jeder bedürfnisgerechten Nutzung der Eigentumsgegenstände. Wenn nämlich als oberstes Prinzip der Verteilung und des Zugangs zu Gebrauchs- wie zu Produktionsgütern gilt, dass sich diese in der Form dieser ausschließenden privaten Bestimmungsgewalt befinden, dann ist damit das Benutzen und Gebrauchen von Gebrauchsgegenständen vom Standpunkt des Eigentums prinzipiell für unmaßgeblich erklärt. Dann begründet sich nämlich die Zuordnung der Bedarfsgegenstände als Eigentum nicht aus der Nützlichkeit der Dinge und dem Bedürfnis der Leute, die es brauchen. Das Brot wird mir nicht deswegen als Eigentum zuerkannt, ja, weil ich das als Nahrungsmittel benötige. Wohnungen werden nicht etwa um die Verfügungsgewalt der Leute gestellt, weil man so wohnen kann und der normale Mensch ein Dach über Kopf braucht. Und über Produktionsmittel verfügt man in einer Gesellschaft, in der das Prinzip des Eigentums gilt. Nicht etwa deswegen, weil man damit schon Gebrauchsgegenstände herstellen kann. Umgekehrt. Die staatliche Garantie des zu Eigenhabens, das Eigentum gilt, statuiert vielmehr umgekehrt den gesetzlichen Vorrang des hoheitlich zuerkannten Rechtstitels vor jedem konkreten Gebrauchsinteresse an den Eigentumsgegenstand. Vor jedem bedürfnisgerechten Gebrauch, das weiß hier jeder, der schon mal ein Preisschild gesehen hat. Vor jedem bedürfnisgerechten Gebrauch der nützlichen Dinge, steht nämlich als Schranke und Bedingung der Bedürfnisbefriedigung die Notwendigkeit zuvor des Eigentums an den ganzen schönen Dingen des Bedürfnisses käuflich zu erwerben. Ja, wenn ich essen muss, dann muss ich nämlich zuvor Eigentümer des Brotes werden. Und wenn ich irgendwo wohnen will, dann muss ich zuvor vom Eigentümer der Wohnung per Rechtskontrakt die Nutzungsbefugnis häufig erworben haben. Das heißt normalerweise Miete bezahlen. Und zwar ganz gleichgültig, ob der, der über die Wohnung verfügt, und wenn er 100 Stück hat und höchstens 3 braucht, ganz egal, an die Wohnung komme ich nur ran, wenn ich die Zugangsbedingungen des Eigentums erfülle, wenn ich nämlich die Gestalt der Mietzahlung die entsprechende Kohle rausbekomme, der Vermieter von mir verlangt. Der ganze Witz dieses durch die Eigentumsgarantie gestifteten, auf der systematischen Trennung einerseits von Haben und andererseits von Benutzen und von Gebrauch und beruhenden negativen Verhältnissen der Privatsubjekte, besteht jetzt darin, dass mit diesem Dekret des ausschließlichen Verfügens, lustigerweise, eine besondere Art der gesellschaftlichen Zusammenhaltsmöglichkeit gestiftet ist. Die Personen, die sich als Eigentümer gegenübertreten, sind von Staats wegen in ein gegensätzliches ökonomisches Abhängigkeitsverhältnis gestellt, das ihr zusammenhängt, zusammenwirken, erzwingt. Weil sie nämlich nicht alle wechselseitig von dem, was die anderen zur Realisierung ihres Interesses bedürfen, wechselseitig ausschließen. Durch die Verfügung über das Verbot, durch die Verfügung über die Produktionsmittel, durch die Verfügung über die Resultate des Produktionsprozesses und durch die eigentümliche Verfügung des Restes der Menschheit, die nur ein Eigentum kennen, nämlich die Fähigkeit zu arbeiten. Und diese Schranke, die einen treten also als ausgeschlossene Interessenten und Bedürftige auf, denen das Eigentum anderer als Schranke gegenübertritt. Und diese Schranke müssen sie überwinden, um an die Gegenstände ihres Bedürfnisses anzukommen. Die anderen fungieren als Eigentümer von Sachen, auf die ersten angewiesen sind, was ihnen jetzt erlaubt, ja sich die Bedürftigkeit ihres Gegenübers zu ihrem Zweck nutzbar zu machen. Und darin liegt der wahre Gebrauch des Eigentums, nämlich in seinem Charakter als Ausschluss. Die ausschließende Verfügung, der Ausschluss, stiftet für den Eigentümer den Nutzen. Der Ausschluss, der systematische Ausschluss der anderen von dem, was die existenziell für sich benötigen, stiftet im wahren Nutzen des Eigentums. Für Eigentümer nämlich diese Berufe zur Verfügung, die sie selber nicht, sie stattdessen auf andere brauchen, ja, da stellt jetzt ihr ausschließendes vom Staat gewährleistetes Verfügungsrecht das Mittel daraus dar, um für sich daraus ein Zugewinn an abstrakter Verfügungsmacht über den gesellschaftlichen Reichtum zu erlangen, sprich ihr Eigentum zu vermehren. Indem sie nämlich ihr abstraktes Verfügungsrecht, ihre Eigentumstitel an andere abtreten. Und die treten klar gegen die Zahlung von Geld. Ja, und damit sind wir beim Geld, wie der Hegel mal gesagt hat, dem Geld als dem wahren Eigentum, als dem allgemeinen wahren Eigentum. Das Eigentum, um das sich in dieser Gesellschaft alles ergibt. Die Gestalt nämlich dieses staatlich bereitgestellten und verbürgten Geldes existiert diese abstrakte Verfügungsmacht des Eigentums in verselbstständigter und versattlicher Form, den jeder von uns in der Tasche hat. Getrennt, ganz getrennt von allen Elementen des stofflichen Reichtums der Gesellschaft ist das Geld nämlich die Verkörperung von Reichtum überhaupt. Das ist zugleich mit der universellen Macht ausgestattet, auf den gesamten stofflichen Reichtum der Gesellschaft zuzugreifen. Mit Geld, weiß jeder, kann man alles kaufen. Natürlich nur unter der Bedingung, dass man über das entsprechende Quantum von diesem schönen öffentlich-rechtlichen Stoff Geld ist die handhabbare private Macht, die vom Staat gestiftete, als Gegenstand vorliegende und handhabbare private Macht über einerseits von anderen produzierte Güter und andererseits über von anderen zu erbringende Dienst- oder Arbeitsleistung. Mit Geld kann man sich in der gesamten Welt der Güter und Dienstleistungen bedienen, sofern man die entsprechende Zahlungsfähigkeit hat. Und indem der Staat jetzt in Wahrnehmung seiner Währungshoheit ein durch seine Macht geschütztes und garantiertes Zahlungsmittel geschaffen wird und seine gesamte Gesellschaft auf den Gebrauch dieses Zahlungsmittels verpflichtet, also alle ökonomischen Transaktionen in der Gesellschaft an die Verfügung über sein Geld bindet, damit etabliert er eine Eigentümergesellschaft, in der das Geldverdienen, die allgemeine Bedürfnis und die allgemeinen Triebfeder aller Gesellschaftsmitglieder sind. Er installiert damit eine Gesellschaft, der Staat, mit dem Zwang zum Geldverdienen, in der als oberste Zwecksetzung die ständige Vergrößerung der Privatmacht von Eigentum regiert, welche wie schon aufgezeigt im Geld ihre materielle Gegenständlichkeit und zugleich ihr Maß besitzt. Und das heißt dann auch, die in der Gesellschaft, wo die Verfügung über das Geld regiert, der Zweck ist, den Hals nicht voll zu kriegen davon und möglichst viel Geld zu verdienen, da ist die Macht, sich den Reichtum der Gesellschaft anzueignen, dementsprechend bestimmt und begrenzt zugleich durch die Höhe des Geldvermögens. Und dieser Umfang der Verfügungsmacht über das eigene Geldgestalt, das ist zugleich die Scheidelinie zwischen bürgerlichen Klassen, das ist die Scheidelinie zwischen Arm und Reich. Mit einer ausreichenden Menge an Geldvermögen ist nämlich ein Geldbesitzer in einer Gesellschaft, wo man alles mit Geld erwerben kann, nämlich auch der alles entscheidende Zugriff auf die Quellen des gesellschaftlichen Reichtums. Quellen des gesellschaftlichen Reichtums sind einerseits die Produktionsmittel und andererseits die Arbeit, welche durch die Benutzung der Produktionsmittel den gesellschaftlichen Reichtum schafft. Und mit dieser Verfügungsmacht ausgestattet, sieht sich diese Sorte von Geldbesitzer. Wer damit gemeint ist, weiß ja jeder Industrielle und Banker. Da sieht sich diese Sorte von Geldbesitzern in die sehr komfortable Lage versetzt, aus ihrem gesetzten Geldvermögen neuen gesellschaftlichen Reichtum zu schlagen, selbst dann ihren Bilanzen als Wachstum ihres Eigentums in Geldgestalt widerspiegeln. Jetzt kommen wir zu der anderen trostlosen Seite, der zweiten Klasse von Geldbesitzern. Unterhalb dieser entscheidenden Menge von Eigentum und Geldgestalt, die es jetzt erlaubt, so etwas wie eine Fabrik, ein Handelsgeschäft, eine Bank oder ein ähnlich gewinnträchtiges Unternehmen zu eröffnen. Unterhalb dieser Entscheidungsschwelle hat das Geld für dessen Besitzer hingegen nur einen höchsten eingeschränkten Nutzen. Wenn das Geld nämlich, wie wahrscheinlich jeder, der hier sitzt, aus eigener trostloser Erfahrung weiß, nämlich gerade dazu reicht, sich die allernotwendigsten Dinge des Lebens zu kaufen und man spätestens am 25. seinen Dispo abspielen muss, ja dann ist dieses Geld schnell verbraucht. Diese Sorte von Geldbesitzer, die wird im Gegensatz zu den anderen mit dem Gebrauch des Geldes nicht reicher, sondern die wird ärmer und ist mit der dauerhaften Notwendigkeit konfrontiert, neues Geld ihren Lebensunterhalt verdienen zu müssen. Diese Sorte von Eigentümern sind gezwungen, für das Wachstum fremden Reichtums zu arbeiten, um überhaupt irgendwie am Reichtum der Gesellschaft, der ja immer schon anfangen würde, und meistens als verkäufliche Ware mit ausschließlich als ausgestattete Kaufwerte oder sonst wo steht, die sind gezwungen, für den Reichtum anderer zu arbeiten und überhaupt an die notwendigen Dinge des Lebens heranzukommen, um sich in dieser ökonomischen Funktion zu erhalten. Und vor allem brauchen diese Sorte von Eigentümern, die ist existenziell darauf angewiesen, dass es jemand gibt, der einerseits das Geld hat und zweitens die Bereitschaft, sie für ihre Nutzen zu bezahlen. Eine Bereitschaft, die freilich in dem Maße vorhanden ist, der wie die Geldausgabe auch lohnt. Für den privaten Unternehmer schließlich. Deswegen heißt es auch Lohnarbeit, weil sich diese Geldausgabe dafür andere Leute wieder einarbeiten zu lassen, für diejenigen, die das Geld ausgeben, auch lohnen muss. Wenn sie sich nicht lohnt, dann findet diese Geldausgabe erst gar nicht statt. Und wenn sie nicht mehr lohnt, werden sie auch rausgeschmissen. Und die Marktwirtschaft, das ist Marktwirtschaft, das ist nichts anderes als die praktisch ins Werk gesetzte, als das praktisch ins Werk gesetzte Prinzip des Privateigentums. Das Privateigentum ist nur die rechtliche Form und jeden ökonomischen Tatbestand. Worauf es mir jetzt ankommt, die ganze Zeit, das Klassenverhältnis, Lohnarbeit und Kapital, die gibt es nicht einfach so und dann kommt der Staat von außen dazu und schützt es. Nein, ich wollte den Beweis geführt haben, dass der Staat mittels des Eigentums das Klassenverhältnis selber stiftet, dass das Produktionsverhältnis der Lohnarbeit ein Gestaltungswerk einer Staatsgewalt ist, die selber einrichtet, weil es als Steuerstaat der Nutznießer davon ist, weil diese Sorte von Ökonomie gleichzeitig die Gewalt selber ernähren soll. Ich wollte den Beweis geführt haben, dass auf diese Art und Weise durch die Gewährleistung von Freiheit, Geld und Eigentum, dass die Staatsgewalt ist, in diesen auf der systematischen Scheidung der Produzenten des Reichtums von der Verfügung über den Produktionsprozess begründenden Produktionszusammenhang der kapitalistischen Lohnarbeit in die Welt setzt. Es ist die vom Staat geschaffene Rechtslage, die alle Elemente des gesellschaftlichen Reichtums in gleicher und damit gleichmütiger Weise zum Eigentum erklärt. Die setzt mit Kauf. Sie setzt eine komplette kapitalistische Klassengesellschaft ins Werk, der Zweck, die Mehrung des Kapitalwachstums ist. Wenn man das teilt, wenn man das verstanden hat, dann kann man nie im Leben mehr auf den Gedanken verfallen, dass derselbe Staat, der das einrichtet, und auch noch einrichtet als sein Lebensmittel, der Instanz sein könnte, dazu aufgerufen wäre und eigentlich dazu berufen wäre, dieses Produktionsverhältnis aus der Welt zu schaffen. Dann war es noch umgekehrt, dann hat man als Lohnarbeiter nicht nur einen Gegner, die Kapitalisten, sondern auch die politische Gewalt, die dieses Verhältnis etabliert. Da kann man nie mehr auf die Idee kommen, dass der Staat der potenzielle Bündnisgenosse der Arbeit. Abteilung 2 zu. Ist niemand da aus dem Stecken der demokratischen Linken? Dann müssen wir jetzt hier nicht einsteigen. Weil deren ganze politische Strategie doch an dem Punkt in absolut Gegensatz treten muss, zu dem, was ich hier sage. Die betrachten doch den Staat als Bündnisgenosse. Die wollen doch ihn und sein Recht. Das, was er im Grundgesetz versprochen hat, wahrmachen und als Schutzmacht der Arbeiterklasse gegen das Kapital aktivieren. Das sei seine eigentliche Aufgabe, durch die er immer daran gehindert wird, dass er von den Kapitalisten erpresst, genötigt würde, dass er von falscher neoliberaler Seite seine Ratgeberschaft beziehen würde und so weiter und damit seine eigentliche Aufgabe der Volkspolitik entsprechend vernachlässigt. Will keiner dieses solche vertreten. Ja, das ist ja andere Objektkämpfer. Ja. Die dann auf Beträge der Demokratie blicken, die wählen ja ein gegebenes System zunächst aus. Mag man kritisieren, aber zunächst mal jemand, der praktische Politik betreibt, ja mit dem zu operieren, was ein rechtlich gerade die Mündwort ist. Richtig gefunden. Und auf wen, wenn nicht auf den Staat, als Schutzmacht gegen das Freistiegskapital, das ja durchaus ein noch extremer Spiel vor Denker wäre, soll man sich dann als praktisch agierender linker Politiker berufen? Berufen soll man sich sowieso besser nicht und Forderungen sollte man auch nicht stellen. Weil das immer eine Zurücknahme der Einsicht ist, was die Zwecke des Staates sind. Jetzt will ich mal eine kleine Wahlmöglichkeit eröffnen. Ich könnte jetzt weitermachen mit dem, daran anknüpfend, wenn der Staat das Privateigentum dessen Bürger beschränkt, indem es Unwohlpflicht des Eigentums realisiert. Artikel 14, 1, 2. Ist das eigentlich eine gegen das Privateigentum gerichtete Tendenz oder was liegt da vor? Und ich könnte auch machen oder auch beides. Ja, aber was ist denn mit dem Artikel 15? Da gibt es doch die Möglichkeit, das hat doch ja schon der Abendbuch gesagt, alle Linken, da könnte man doch quasi auf legale Art und Weise die Herrschaft des Privateigentums durch den Sozialismus ersetzen. Das würden Linke immer sagen, die heute Abend anscheinend gar nicht da sind. Was möchte das gucken? Dann tue ich erstmal den Artikel 15 zur Seite und erkläre erstmal nicht, wozu Verstaatlichung und Kapitalismus da ist, dass da überhaupt keine irgendwie systemsprengende Kraft drin steckt. Artikel 15, das behaupte ich einfach. Wenn wir das heute Abend nicht mehr machen, gibt es ein ganzes Kapitel, diesem schönen Buch, wo ich das im Einzelnen entfalte. Machen wir dann die Gemeinden. Auch so ein bekannter Hoffnungsträger, von Sozialdemokraten bis zu den Linken, auf die sie sich immer berufen, aber das Eigentum verpflichtet doch auf einen Gebrauch, nicht nur zum privaten Nutzen, sondern auch zum Wohle der Allgemeinheit. Jetzt kann man sich überlegen, stelle ich auch wieder zur Wahl. Ich kann das machen am sozialen Mietrecht, ich kann das machen am Arbeitsschutz und ich kann das machen am Umweltschutz. Ich kann das auch in allen drei machen, was dann noch zu machen. Soll ich mal, gibt es einen, wenn wir mit dem Arbeitsschutz anfangen? Wenn man das verstanden hat, weiß man auch gleich, was der Umweltschutz ist. Ich kann es auch anders. Egal. Arbeitsschutz. Errungenschaften der Arbeiterklasse, hart erkämpft, 8-Stunden-Tag, Einschränkung von Frauen- und Kinderarbeit und inzwischen sind sogar Sicherheitsstandards und Arbeitsplätze durchgesetzt. All das hat der Staat gemacht. Also hat auch der Staat sich als Schutzherr der Arbeiterklasse betätigt und die uneingeschränkte Herrschaftsmacht der Eigentümer der Produktionsmittel wirkungsvoll zugunsten der Arbeiterklasse beschränkt. Da kann man doch einfach gar nicht gegen sein. Sondern man muss doch dafür kämpfen, dass der Schutzmacht des Staates erweitert wird. Und das ist doch schon mal was unter den beschränkten Rahmenbedingungen, in denen wir leben, für das sich einzusetzen gilt. So würde ich pointiert den Einwand der Hilfekommunisten mal vorstellen. Ja, was ist das Arbeitsschutzgesetz? Was ist denn da los? Weiß ja jeder, seit Manchester, also ich meine nicht den Fußballclub, sondern den Manchester-Kapitalismus, wo ja so ganz früh kapitalistische Zustände geherrscht haben, da gab es Frauen und Kinder, da haben wir die Leute 12 bis 15 Stunden arbeiten lassen, zu absolut Niedriglöhnen und zu überlangen Arbeitstagen. Und dann ist ganz klar, das unbeschränkt fortgeführt, hätte tatsächlich on the long run die Arbeiterklasse ruiniert. Physisch ruiniert, fortgesetzt, hätte es zur Vernichtung der Arbeiterklasse. Das hat auch der Staat gesehen, beziehungsweise ist er darauf gebracht worden, zu sehen durch Kämpfe von oben, die ihm diese Sichtweise aufgezwungen haben. Er hat nämlich gesehen, dass nämlich diese rücksichtslose Anwendung der Arbeitskraft zu Niedriglöhnen und überlangen Arbeitstagen zu unerwünschten Konsequenzen hinsichtlich der Gefährdung des Lohnarbeiternachwuchses und zugleich des menschlichen Nachwuchses des Militärs geführt hat. Das war eigentlich ganz unerheblich, auch in Preußen. Dass sie plötzlich sagen, ich finde das Gardemaß bei den Figuren gar nicht mehr hin. So. Der sieht also, dass sich das Kapital unbeschränkt hier meine eigene lohnabhängige Staatsbürgermannschaft wesentlich systematisch zu gründen. Und von diesem Standpunkt der Aufrechterhaltung Ware und Pflege, der nützlichen Staatsbürgerexistenz der Lohnarbeiterschaft hat sich der Staat jetzt tatsächlich genötigt zu sehen, seine rechtliche Schutzmacht auch für diese Sorte von Eigentümern einzusetzen. Ja, eben weil dieses Eigentum durch seine Benutzung nicht vermehrt und umgekehrt das Arbeitsvermögen durch den Fremden, durch den Dienst an Fremdeneigentum geleistete Arbeit systematisch vernutzt wird, sieht sich jetzt der Staat genötigt, der Konsumption der Arbeitskraft im Arbeitsprozess Schaden zu setzen, ja, wenn er nicht die Existenz eines dienstbaren Arbeitsvolkes selber aufs Spiel setzen will. Nochmal, weil, um den Gedanken nochmal zu bringen, weil die Rücksichtslosigkeit, das unternehmerische Streben nach gewinnbringender Arbeit, nicht nur die Natur, das kann man nachher beim Umweltschutz noch machen, sondern auch die Arbeit als erster Springfeld des gesellschaftlichen Reichtums und der jedenfalls der Möglichkeit nach, auf die politische Loyalität der arbeitenden Klasse untergräbt. Da sieht sich jetzt der Staat auf den Plan berufen. Jetzt kommt das Entscheidende. Und macht im Dienste der Aufrechterhaltung des Kapitalverhältnisses die Erhaltung der arbeitenden Klasse als Mittel des Kapitals zu seinem Anliegen. Also als Sachwalter der Aufrechterhaltung des Produktionsverhältnisses legt er der Kapitalistenklasse Schranken offen. Aber warum? Da ist mit der Ausbildung gemeint. Das soll man nicht vergessen bei Schutzmacht. Sein Schutzgegenstand ist also die Kontinuität und Aufrechterhaltung des Ausbildungs. Das soll man bei dem Jubel darüber, bei dem Loblied von Arbeitsschutz bitte nicht vergessen. Deswegen besteht auch die ganze Leistung der Arbeitsschutzgesetzgebung in der Gewährleistung einer rechtsstaatlich geregelten, marktwirtschaftlich sachgerechten Ruinierung des Arbeitsvermögens der abhängig Beschäftigten. Die hat die sollen jetzt bis 60 aushalten, nicht bis 55. Alles. Die ganze Leistung besteht jetzt darin, der Zerstörung der Arbeitskraft durch ihre kapitalistische Vernutzung flexible und mit den jeweiligen Notwendigkeiten des Kapitalwachstums übereinstimmende und damit abänderbare Grenzen zu setzen, eben damit es mit der Ausordnung weitergehen kann. Von den letzten 10 Jahren sieht man doch auch, wie es systematisch diese ganzen Schutzgesetze wieder rückgängig gemacht werden, weil die Sachwalter des Kapitalstandortes Deutschland bestimmen, dass die bestehenden Arbeitsschutzgesetze eine einzige Schranke des Wachstums sind. Ja, wenn man sich damit zufrieden gibt, quasi die Arbeitnehmerschaft als Manövriermasse und ihre Lebensbedingungen als Manövriermasse der wechselnden Bedürfnisse des Kapitals zu gestalten, ja, dann wird man ein Anhänger von sozialstaatlicher Arbeitsschutzpolitik. Dann würde ich umgekehrt sagen, wenn sich die Arbeitnehmer schon mal zusammenrafft, um ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern, dann können sie doch gleich etwas, dann können sie gleich etwas Vernünftiges kämpfen. Als für solche Mechanismen ihrer sachgerecht marktwirtschaftlichen Verletzung. Weil nämlich der ganze Sozialstaat, das wird auch an dem Tag, der ganze Sozialstaat hat keinen anderen Zweck als die Pflege, Betreuung und Verwaltung der Armut der Lohnarbeiterklasse als Mittel des Kapitalwachstums und als potenzieller und als personeller Basis seiner politischen Macht. Umgekehrt, der ganze Standpunkt, von dem aus agiert wird, ist die Erhaltung der Arbeiterklasse als nützlichen Staatsvolk. Und nicht irgendwelche philanthropischen Gedanken oder auch nicht der Standpunkt des Bündnisgenossen, weil die ihr Herz für die Arbeitnehmer entdeckt haben. Die haben ihr Herz entdeckt für die Aufrechterhaltung ihrer Benutzung, für die Vermehrung des Wachstums und für ein wachsendes Staatsreichtum der darauf. Beim Umweltschutz geht es im Prinzip genauso. Was unterstellt erstmal Umweltschutz? Die systematische Ruinierung der natürlichen Grundlagen allen Lebens und Produzierens aufgrund der ökonomischen Gesetzgebung des Kapitals. Was sind nämlich Umweltschutzmaßnahmen? Was sind Schornsteine? Was sind Arbeitsschutzvorrichtungen? Ja, das sind Kosten. Und in der marktwirtschaftlichen Logik müssen Kosten so niedrig wie möglich sein, weil sich der ganze Gewinn ergibt als die Differenz zwischen Kost und Marktpreis. Und daher ist doch wohl klar, dass sich Luft, Wasser und Boden wie eine kostenlose Müllkippe behandelt. Das ist völlig rationell und vernünftig vom Standpunkt der Lebensproduktion. Was sagt jetzt der Staat? Ja, wenn das so ist, dass die natürlichen Lebensgrundlagen ruiniert werden, bis die Leute tendenziell dadurch, dass Wasser und Luft und die von der Agrarindustrie produzierten Lebensmittel systematisch vergiftet werden. Ja, eins habe ich jetzt bestimmt nicht im Sinn, dass ich quasi den Boden der systematischen Naturruinierung, der systematischen Gesundheitsstörung der Arbeiter zu Leibe rücke. Das könnte ich doch nur in das Prinzip außer Kraft setzen. Nein! Ich beschränke das Gewinnemachen so, dass es mit Gewinnemachen weitergehen kann. Das ist Umweltschutz. Soll man sich dafür stark machen? Deswegen ist die Höhe des Etatpostens Umweltschutz in einem Staatshaushalt bei Lichtbetrachtung kein Gütesiegel des Staates und umgekehrt. Es ist ein vernichtendes Urteil über die vom Staat eingerichtete und betreute Produktionsweise, die auf der systematischen Ruinierung der Lebensbedingungen der Arbeitenden und der Physis der Arbeitenden beruht. Dann nimmt der Staat den zynischen Standpunkt ein, kann begrenzt werden, die feststehende Ruinierung so zu gestalten, dass es mit der Ruinierung weitergehen kann. Deswegen ist der Kampf um Umweltschutz ein ganz unter. Und deswegen ist auch von dieser Form von die Verpflichtung des Eigentums, das Wohl der Allgemeinheit durch Beschränkung der Eigentümer begründet, weil man nicht betrachtet. Das ganze System der staatlichen Beschränkung des Privateigentums ist ein Dienst am Prinzip des Privateigentums. Das aus ein ganzer Grund uns nennt. Von daher scheint auch die Sozialpflichtigkeit des Eigentums als linker Hoffnungsträger irgendwie in Richtung auf Überwindung des Kapitalismus ist, bereits im Ansatz aus. Was das Prinzip der Sozialpflichtigkeit so richtig schuld, ist das auch ein Begriff gebracht in der Existenz der staatlichen Steuerhoheit. Da ist nämlich so richtig schön der Spruch wahrgemacht, nämlich das Eigentum soll nicht nur dem Nutzen seines Inhabers dienen, sondern soll auch zugleich dem Wohl der Allgemeinheit, die Allgemeinheit, nicht der Staat, dienen. Das heißt, liebe Unternehmer, liebe Eigentümer, als Kehrseite dafür, dass ich euch mit der Freiheit des Eigentums ausstatte und ich der Schutzherr bin, habt ihr nichts mehr, ist der von euch erwirtschaftete Reichtum zugleich die Basis meiner Existenz. Der ist gleichzeitig dazu da, dass ich einen riesigen Staatsapparat aufrechterhalte, der euch bei Verstößen gegen die gesellschaftliche Ordnung kriminalisiert. Der ist selbstverständlich dazu da, dass ich meine Kriege führen kann und personelle und sachliche Mittel der Kriegsführung habe. Dafür ist es eigentlich da. Das heißt, der Gebrauch des Privateigentums dient zum Beispiel dem Wohl der Allgemeinheit. Der Gebrauch des Eigentums dient zugleich dem Staatsnutz. So. Will jetzt noch irgendjemand das Prinzip des der Gemeinnützigkeit des Eigentums als den Kapitalismus tendenziell überwindende Einfluss? Da muss man sich was einfallen. Dann lag auch keiner mehr auf einem Demo hoch, wo man daran sich mit Gemeinwohl agiert. Gemeinwohl. Das Eigentum verpflichtet. Das ist eine fromme Einbildung. Das Eigentum verpflichtet nämlich nur zu einem. Zu seiner Vermehrung und der Einhaltung der staatlich gesetzten Bedingungen der Vermehrung und nicht zuletzt verpflichtet es darauf den Staat zu ernähren. Das ist der ganze Inhalt von Artikel 14 Absatz 2. Den Mieterschutz haben sie wieder selbst erklärt. Oder? Soll ich den 15er noch machen oder soll ich den weg? Ich würde vorher noch mal die Frage stellen wollen, nicht nur, ob jemand sozusagen dagegen Einspruch hat, was gesagt worden ist, sondern auch nur was. Das, was jetzt wie gesagt wurde, wird plausibel. Das sind doch zwei verschiedene Abteile. Ich schon auch nicht. Ich sage das nicht. Doch, das haben die. Nee, ich rede nicht. Also das Wort Naturzustand wird mir nie übergeben. Okay, da gibt es aber die Leute, die den Wunsch haben, weiterhin an der Macht zu bleiben, um andere Leute zu beeinflussen. Das würde ich auch nie nehmen. Andere? Nein. Die kennen meine Reden. Das muss falsch rauskommen. So verstehen Sie mich, aber da ist wirklich kein Dota. Und da steht die ganze Prämisse schon. Also was soll das alles vor uns? Da möchte ich Ihnen mal so die Dinge sagen. Ich sage, die Regierenden haben Zwecke, die sie durch ihre eigenen Geschäfte auch festgelegt haben, nämlich das Eigentum soll wachsen und mehren. Und davon will der Staatsapparat leben, nicht die Figur. Ich habe nicht gesagt, wenn der Staatsapparat um Menschen, der schwimmt und handelt. Ja, aber trotzdem. Also muss es auch Menschen geben, die so handeln, dass der Staatsapparat bleiben kann. Ja, und die handeln dann in gewissen Vorstellungen. Ja, und das würde ich nicht sagen, den Staatsapparat gibt, damit es dem Repräsentant der Macht gut geht. Dass die ganz gut bezahlt werden, mag ja sein, aber das Staatsmachen löst sich nicht auf in den materiellen Privilegien, Gehältern von Frau Kohle. Oder wie heißt sie jetzt? Das heißt, dass die Staatsapparat das Eigensinn hat, ohne die Menschen. Nee, die hat den Sinn, einfach nur mehr, den haben die Verfassung geschrieben. Ja, aber wo es noch Menschen gegeben haben, die das reingeschrieben haben. Ja, klar. Warum soll man denn hier nicht sagen, kann man nicht nur aus dem unsichtbaren Staatsapparat gehört, hey, nein, das ist das ganz nicht. Sie wollen darauf hinaus, die Kette ist so, weil der Staat, wie alles auf der Welt, nur von Menschen gemacht werden kann. Sind deswegen die Staatszwecke aus den individuellen, subjektiven Zwecken der Staaten länger zu erklären. Das ist Quatsch. Seltsamerweise haben die nämlich alle Staaten, es gibt ja eigentlich fast nur noch kapitalistische Staaten, haben ganz unabhängig davon, wie die jeweiligen Figuren drauf sind, haben die nämlich alle als ihre Staatssouveränität die Macht des Privateigentums hingeschrieben. Und wenn es der Zweck wäre, dass man gut lebt, als Staatshänger, dann hätte es beim Föderalismus gelassen. Da war nämlich die ganze Sache, war gleich so eingerichtet, man lässt den Rest der Menschheit wie die Feudalbauern arbeiten, damit man selber dann in der Schlösser lebt und alles verprasst, was die anderen benutzt werden. Dann muss ich nicht so ein umständliches Herrschaftsverhältnis über das Privateigentum mit der Rechtsordnung, damit ich dann nachher als nagelächerliche 10.000 Euro verdienen darf. Das kann nie im Leben, kann deswegen die Subjektivität der individuellen Bereicherung von Merke der letzte Grund dafür sein, wie Deutschland aussieht. Und da sind alle Versuche, die staatliche Ordnung mit ihrem Inhalt aus der Natur des Menschen abzuleiten, kann das gar nicht stecken. Und deswegen biete ich auch keine alternativen Menschenbilder. Umgekehrt, ich wollte sagen, sich den Staat über ein Menschenbild zu verklausulisieren, muss systematisch in die Ecke gehen. Auch Staaten sind nämlich auch, Staaten werden normalerweise auch nicht als Gemeinschaftsunternehmen von Staaten gegründet. Gucken wir uns doch die schöne Bundesrepublik an. Wie ist die gegründet worden? Ja, davor gab es ja auch einen Staat, der nicht so das ja. Einfach so entstanden ist. Ja, aber nie im Leben hat es das gegeben, wie der alte Hobbes als Legitimationsideologie vorstellig machen soll. Da hätten sich dort zusammengeschlossen, weil sie gemeint hätten, eine Gemeinschaft lässt sich nur mit einem Obervolk machen. Nee, die kommen mit Gewalt in die Welt. Wie in der Bundesrepublik. Die Bundesrepublik gibt es doch nicht. An deren Gründung war niemand beteiligt. Den Amis, die haben gesagt, wir brauchen im Herzen von Europa einen Vasallenstaat, der den Eckpfeiler gegen den Osten spielt. Dann haben sie gesagt, dann sollen die so einen ähnlichen Staat machen wie wir und das spendieren wir denen eine Anschlussfinanzierung. Namens Währungsreform und Kredit. Fertig. Da ist nie einer gefragt worden, der hier lebt, ob sie einen Staat machen wird. Das ist doch nicht die Leute, die marschieren. Die sind mit dem Staatsprogramm, was die Amis dann mit Hilfe von westdeutschen Politikern und Parteien, die sie selber haben gründen lassen, dann sind die Leute damit konfrontiert worden, den Staat gibt es, ja, und dann dürfen sie wählen. Das ist gleich bei Demokratie. Dann stimme ich Ihnen in den bisherigen Ausführungen soweit zu, wollte da anschließend nur nochmal fragen, haben Sie denn Ideen der Menschen oder die Menschen gehen würden, wenn der Staat nicht da wäre? Die Frage finde ich nicht ganz unproblematisch. Wenn man mir zuhört, bis ich dem kommt und all das unterschreiben würde, was ich beispielsweise gesagt habe über das Bewahrtheit. Wenn man das verteilen würde, dann hat man nämlich, dann steckt darin auch die Idee einer vernünftigen gesellschaftlichen Ordnung. Man muss das Ganze nur rumdrehen. Und wenn ich sage, unter der Herrschaft des Eigentums, ist das Bedürfnis der Leute nichts anderes als eine auszunutzende Bedingung des Geschäftemachens. Dann ist der Lebensunterhalt der Masse nur als Lohn ein Abzug vom Gewinn. Da ist der Lebensunterhalt unter die Bedingungen gestellt, sich für Reichtum anderer nützlich zu machen. Wenn man das alles unterschreibt, dann dreht man es doch mal rum. Wie sieht eine vernünftige Gesellschaft aus? Die hat nur einen Zweck, optimale Bedürfnisbefriedigung. Wie kommt das in Arbeit vor in der Gesellschaft? Na klar, möglich arbeiten. Mit möglichst wenig Arbeit, möglichst viel Reichtum schaffen und damit das Reich der Freiheit, die Freizeit ständig vergrößern und die Mühe, die mit der Arbeit verbunden ist, durch Verbesserung der Produktionsmittel systematisch verringern. Und zu all dem braucht man nie im Leben, brauchen die, die das machen, braucht man eine Gewalt über sich, die ihnen jetzt vorsagt, was sie tun. Also von daher ist es etwas seltsam, wenn man das wirklich alles verstanden hat, dass man dann noch fragt, geben Sie mir doch mal Umrisse dessen, wie der vernünftige Gesellschaft. Ob Sie das tun, deswegen normalerweise nur Leute, die sich gar nicht teilen. Das ist jetzt hier nicht. Und von daher deutet das vielleicht darauf, dass man vielleicht doch nicht ganz in allen Einzelheiten mit der Analyse so einverstanden ist. Dass man vielleicht neben diesem Zweck auch noch sagt, das ist auch noch was anderes so zu tun, wie beispielsweise hier der Kommilitone, der immer meint, die gesellschaftlichen Verhältnisse würden doch irgendwie in der Natur des Menschen wurzeln. Ich weiß natürlich, ob bei ihm offen was mitschwingt, aber bei ihm das sowieso. Der teilt ja auch die Urteile. Der kommt ja mit der Natur des Menschen immer gleich als Gegner. Vielleicht ist nur hier. Ja, und da ist das schön, dann füllt man ihn gleich mit dem, was in der Gesellschaft tut. Und dann ist es. Dann ist das Menschenbild, aber dann ist der Mensch genauso, wie er sich da aufgibt. Nur, ganz kleiner Exkurs. Wenn der Mensch so wäre, wie immer diese komischen Staatssysteme sagen, folgendem Haus. Der Mensch, bitte? Ja, der Mensch ist das Menschen, die Sau, Volker. Oh, das ist eine Sau. Eigentlich sind sie alle so drauf, dass sie verfolgen, wir zu nutzen, am liebsten den anderen. Vieh und Eigentum und die Zahnbürste und das Weib weggeben wollen. So sind sie die Menschen. Verfolgen ihren Nutzen, das geht immer nur so, dass sie die anderen Schäden beeintragen können. So. Wenn die wirklich so wären, wie sie da definiert sind, dann könnte dieselbe Wolfssaunatur des Menschen nie auf die Idee kommen, ein Oberwolf in die Welt zu setzen. Wenn der Mensch nämlich ja Sau ist von der Welt, dann kann er nicht die Einsicht haben, dass er einer ist, weil es schädlich ist. Und dann zu sagen, deswegen braucht es Oberaufsichtssau, die mich in meinem Sausein domestiziert. Wenn man schon einsieht, dass man so blöd ist, dass es blöd oder sausein sagt, dann lässt man sein, dann braucht man auch wieder ein Oberaufsichtssau. Die Deduktion des Staates aus der Wolfsnatur des Menschen ist ein einziger Quatsch. Wenn wenn wir gute Menschen sind, das wird doch ein Widerspruch zur Ausgangsprämisse. Sehen wir sind ein schlechter Mensch, ein schlechter Mensch, kann doch keine Definition. Ich glaube, wenn ich gute Menschen gar nicht festlegen, sondern gesagt, dass wir hier dargestellt haben. Ich sage doch. Auch indem Sie sagen, dass die Regierenden keine Ausnutzung sind? Nein, ich habe gesagt, die Regierenden versetzen systematisch die Menschen kraft Eigentum in die Notlage, sich in die Säulenlande aufzuführen, das heißt am modernen Konkurrenzgerecht. Ja, aber als Herrschaft, aber doch nicht, weil die Märkte 5.000 Euro kosten, weil der ganze Staatsapparat davon geht. Hören wir doch mal auf den Staatsapparat, die Politiker immer auf den, sie sterben doch und treten nach 4 Jahren ab und ab. Das kann doch unmöglich sein, sich doch der Zweck des Staates, aber man sind doch, da ist doch die Kontinuität der Zweck des Staates ganz getrennt und losgelöst von dem, wie die Befundung sein. Man kann sich doch nicht aus der jeweiligen Kontinuität des Staates machen, aus der Kraft der Staaten. Das schreibt sich doch in der Runde der Kraft des Staates. Hartz IV und Wachstum und Steuern und so weiter. Das ist doch nicht ein individueller Zweck der Herrschaft. Genau, darauf ist meine Frage. Also, Steigerung ist das Zweck, nicht der Prinzipien, aber das ist die Kindere, wo verorten wir die Kraft hinter der Aufrechterhaltung, die ja offenkundig immense Ungleichheit in Rechtskräften durch das System. Sprich, sind es die Intentionen der Regierenden, und der Staat ist der Akteur, die Staat, sind es die Intentionen derjenigen, die das Staat der Ordnung geschaffen haben, also der Väter des Kunstes, oder vollzieht sich ein Eigenlobig irgendwie hinter dem Nutzen der Akteure? Also warum? Oder was trägt zur Aufrechterhaltung bei? Das ist wirklich die Intention. Ich mache es jetzt ganz knapp und dann komme ich nochmal im Kapitel über die Demokratie, darauf, wo ich die Unterwerfungsleistung der Untertanen berücksichtigt da. Jetzt will ich nur sagen, erst einmal, und das ist es die, sind es die, von, ist die vom Staat geschaffene Faktenlage, ist es die Einrichtung des Eigentums, die den normalen Menschen, wenn er nicht ein Erbe ist, das gar keine andere Möglichkeit lässt, als Lohn arbeiten zu wollen und ganz normal Übergang dann da. Und dann zu sagen, ja, wenn ich sowieso in dieser Gesellschaft zu nichts anderem, wenn ich nur ein Mittel habe, nämlich für Fremdenreichtum zu arbeiten, mal an Geld zu kommen, und ich muss an ein Geld kommen, weil ohne muss nichts los, weil auf allen Dingen, die ich brauche, ein Preis steht, dann zu sagen, ja, wenn das die einzige Möglichkeit ist, dann ist es auch mein Mittel. Und da ist derjenige, der das eingerichtet hat und der mit all seinen Kräften das Prinzip des Eigens fördert, ist dann auch mein Mittel und mein Instrument. Dann ist quasi in dieser praktischen Alternativlosigkeit des aufbeherrschten Daseins der Lohnarbeit, ist der Übergang zwar nicht zwangsläufig drin, aber sehr naheliegend, dann die aufgehörten Zwangsverhältnisse als Angebot für einen, als Möglichkeit und Mittel für einen zu betrachten. Und dann ist natürlich die wesentliche Quelle des Mitmachens dieses falsche Bewusstsein, dass sie ein vorgezeichnetes Zwangsverhältnis und das Tätigkeit des Staates, der das einrichtet und fördert, recht eigentlich ein Mittel, letztendlich ein Mittel des Wohlergehens der Leute ist, um sie zu arbeiten. Und diese Vorstellung wird ja von oben dauerhaft gewirkt. Aber ohne dass es den Grundgesetz ändert, die wir auf die urheberrechtliche Ordnung sind, oder momentan, wenn wir bewusst werden, das interessiert mich. Also, was Sie sich dabei denken, die glauben in aller Regel ja ihr eigenes Leben. Aber das ist für die Beurteilung des Sachverhaltes. Die glauben ja tatsächlich, Marktwirtschaft und so weiter ist eine ordentliche Versorgungskette. Die halten das für das Menschennatürliche, die halten das für das absolut Menschennatürliche, den Tatbestand der Lohnarbeit und den Sozialstaat und so weiter. Die mögen ja tatsächlich daran glauben, da tun sie ihre Untertanen nicht. Manche sind auch Zyniker und Wissende, aber das ist für die beurteilende Sachweise und praktische Konsequenzen völlig unerheblich, was sie denken. Noch wieder an ihre eigenen Lieben aufbauen. Von daher soll man nicht die ideologischen Vorstellungen in Politikerköpfen gegen ihre Taten sehen und sagen, die wollen nicht was denken. Die wollen nicht was denken. Ja, ich bin voll. Überlegen wir uns mal, Erfolg ist, und das war vorhin so, und Erfolg ist nichts anderes als das Material des Staates der Herrschaft. Grundlage ist nicht die Tatsache. Warum Erfolg kein positiver Anschluss ist, und damit die Politik ist, hat sich dann auch nochmal in der Demokratie zu tun. Was hat das? Ja, ich bin nicht so. Nicht von Beurteilung des Sachverhalts. eigentlich der Methode, das macht doch für die Leute den Unterschied, etwas auf der Herrschte, oder ob jemand, der konkret mit den bestimmten Interessen ausgestattet, identifizierbar ist, tut. Ja, ja. Deswegen ist ja die Basis in Theologie die der Chance, dass die Leute die Freiheit als politisches Herrschaftsverhältnis, gar nicht als Herrschaftsverhältnis sehen, sondern alles, der Witz an der Herrschaft ist ja, dass das alles, was man tun soll, damit das Kapital wächst und der Staat lebt und seine Gewalt ausbauen kann. Das wird doch den Leuten als Freiheit, als ihre Chance, als gerecht. Weswegen die dann auch das ganze Herrschaftsverhältnis nicht als Herrschaftsverhältnis, sondern als einzige Dienstleistung an ihren originären Interessen begreifen. Stimmt. Das muss man ihnen ausreden. Und da muss man anfangen damit, mal zu erklären, was die Freiheit ist, für die es alle sind. Und was sie denn eigentlich davon haben, dass das, was man tun soll, einem als Chance und Möglichkeit als Recht erklärt wird. Das ist die entscheidende Bedingung. Das ist das Einzige, an dem man drehen kann. Das falsche Bewusstsein der Herrschaftsunterworfenen zu kritisieren, damit die ein verhängnisvoller Schaden ist, damit sie davon ablassen. Dazu braucht ein unvoreingenommenes, jede Schuldfärberei wegwerfendes, klares Verhältnis dafür, was ist Staat, was ist Volk, was ist Lohnarbeit und wie komme ich mit meinen Interessen davon vor. Damit haben wir mit der Freiheit angefangen und von daher muss einem vor allem erst einmal auch klar sein, was der Staat ist und was der Zwecke, die haben und sonst was. Diese ganzen Täuschungen, die wir jetzt also systematisch aus der Welt zu schaffen. Und da hatte ich mir vorgenommen, heute Abend einen kleinen Beitrag zu machen. So, den 15er noch, den Sozialisierungsartikel, bevor wir zur Demokratie kommen, oder direkt zur Demokratie. Wie viel Zeit haben wir noch? Ist das Publikum noch aufnahmereit? Kurzdurchgang durch Artikel 15, das ist die rote sozialistische Bibel. Kennt jemand den überhaupt noch? Mal kurz rein. Generationen von Linken haben gesagt, das schafft uns die Möglichkeit, da können wir den Sozialismus quasi per parlamentarischer Mehrheit einführen. Man braucht, Revolution ist legal, weil da steht ja geschrieben, Grund und Boden, Naturschätze, Produktionsmittel können in Gemeineigentum oder andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Also können ganzen Kapitalisten eignen, wir nehmen denen das alles weg und dann machen wir sozialistische Planwirtschaft. Das Einzige, was wir dafür brauchen, ist eine Bundestagsmehrheit. So haben sie sich das vorgestellt. Und auch heutzutage meinen das noch viele Linke im Gefolge. Es gab mal eine ganze linke Schule, die mit dem Namen des Politologen Abendroth, Marburger Schule vor Politik war. Da gibt es immer noch so ein paar Nachfolger, die sagen immer noch, Sozialismus ist auf dem Boden des Grundgesetzes möglich, man muss nur den Artikel 15 leider nicht haben. Und in dieser Auffassung lassen sich diese Kräfte auch nicht nur die aktuelle Lehrstunde beirren, die jetzt die politischen Herrschaften, die gegenwärtig regieren in den kapitalistischen Staaten, über Sinn und Zweck von Verstaatlichung im Kapitalismus. Im Unterschied nämlich zu den Jungsozialisten, die mal in den 70er-Jahren in der Bundesrepublik die Verstaatlichung des privaten Banken- und Versicherungswesens gefordert hatte, stehen die modernen Staatenlenker nicht in keinster Weise unter Kommunismusverdacht, wenn sie reihenweise das private Bankensystem in allen führenden kapitalistischen Staaten vollständig oder teilweise verstaatlichen. Weil da weiß jeder, dass die Rettung des privaten Bankenwesens gibt, nur wenn der Staat es vorübergehend dann hält. Das ist kein Beitrag zur Überwindung, sondern das ist ein Beitrag zur Rettung des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Könnte man schon stutzig werden. Wenn man jetzt mal näher guckt, was verbirgt sich eigentlich unter dem Oberbegriff, dem Schlüsselwort in Artikel 15, Gemeinwirtschaft, Gemeineigentum. Was ist das denn eigentlich? Meine These, wenn der kapitalistische Staat inmitten seiner unternehmerischen Privatwirtschaft übergroß und umfangreich ganze Sektoren der Erzeugung von Gütern und Dienstleistungen unter seiner Regie betreibt und dabei die Gesetze des Marktes ganz oder teilweise außer Kraft setzt, ja dann eröffnet der Staat als Organisator solcher öffentlicher Dienste nicht etwa eine Alternative zum Markt und zum Gewinn als alleinherrschenden Produktionszweck in seiner Ökonomie. Mit der Gemeinwirtschaft wird nicht so eine Art von dualem Wirtschaftssystem, also einem unverbundenen Nebeneinander, einerseits von privatwirtschaftlicher Rentabilität und andererseits einfach so von öffentlicher Versorgung der Volksmassen etabliert. Wenn der Staat zum Selbstkostenpreis, manchmal auch unentgeltlich, öffentliche Dienstleistungen anbietet, dann geht es denen nämlich nicht einfach so um die pure Versorgung der Menschen mit elementaren Dienstleistungen und Gütern wie Wasser und Strom, Verkehrsangeboten, Gesundheitspflege oder auch Schulausbildung. Sondern die ganzen gemeinwirtschaftlichen Aktivitäten des Staates sind allesamt Unterstützungsmaßnahmen für die Funktionserfüllung der Marktwirtschaft. Die haben nämlich entweder den Charakter unprofitabler, aber notwendiger infrastruktureller Vorleistungen für das private Geschäft oder sie stellen sich als Instandsetzungsmaßnahmen für die vom privaten Gewinn beschädigten Geschäftsgrundlagen dar, wie beispielsweise das ganze Gesundheitswesen. Nichts anderes als die Reparatur des durch den kapitalistischen Arbeitsprozess generierten Lohnarbeiter des Vermögens. Und auch wenn man mal sieht, was ist denn öffentliche Schulbildung? Das ist doch nichts als eine Zulieferungsveranstaltung für den Markt, nicht für den Arbeitsmarkt, der jetzt die Nachfrage nach Arbeitskräften in qualitativ und quantitativer Hinsicht bedient wird. Wenn man das mal historisch guckt, wo kommt der Staat auf die Welt mit seiner Gemeinwirtschaft, nämlich im Bereich der Schaffung von Infrastruktur für den Kapitalismus. Der Kapitalismus braucht einfach Verkehrswege, Eisenbahnen, Post, Flughäfen, also Krempel. Und die Gewährleistung dieser infrastrukturellen Voraussetzungen des kapitalistischen Gewinnmachens ließen sich jedenfalls in den Anfangszeiten des Kapitalismus selber nicht privatwirtschaftlich herstellen. Aus unterschiedlichen Gründen, entweder weil die Kapitalmassen gar nicht zur Verfügung standen, weil den betroffenen Unternehmern das Risiko nicht so groß war, weil die Amortisierungsdauer des eingesetzten Kapitals viel zu lange war. Wie auch immer, ist der Staat in die Lücke gesprungen und hat gesagt, da muss ich jetzt machen. Da muss ich halt die allgemeinen Funktionsvoraussetzungen, die Infrastruktur für Privatwirtschaft, die muss ich jetzt schaffen. Heutzutage ist es anders. Inzwischen funktioniert das alles so schön. Und hat der Staat gesehen, das muss ich gar nicht mehr machen. Das lässt sich im Prinzip jedenfalls ohne Beeinträchtigung der Funktionserfüllung privatwirtschaftlich machen und die ganze Tendenz heißt halt. Frankreich, Mitterrand, gab es auch schon verstaatlicht. Da haben die ganze Autoindustrie verstaatlicht. Renault, Citroën und so weiter. Warum? Da war der französische Staat unzufrieden mit der Stellung der französischen Automobilindustrie auf dem Weltmarkt. Dann wollten die quasi der Privatwirtschaft Beine machen, um quasi unsere der französischen Automobilindustrie auf dem Weltmarkt wieder Weltgeltung zu verschaffen. Deutschland, da haben sie eine ganze Atomindustrie aus dem Boden gestampft. Und die stellt dem Staat einerseits ein erhebliches Maß an energiepolitischer Autarkiebeschwerde und zugleich hat sie den Grundstein gelegt für spätere Weltmarkterfolge der westdeutschen Atomindustrie. Und wenn man jetzt guckt, 2008, da ist ja der Sarkozy auf die Idee gekommen, wir müssen unbedingt im europäischen Raum müssen wir unbedingt die Schlüsselindustrien schützen. Durch Verstaatung. Warum? Ja, damit sich nicht ausländische Fonds einkaufen können und damit unzulässigen Einfluss auf unsere Industrie. Da kommt keine Sau auf den Gedanken, dass der Staat sich auf irgendetwas mit Einführung des Sozialismus und Aufhebung des Gewinns zu tun hat. Das bleibt in dem. Und auch das letzte Beispiel, mit dem ich angefangen habe, nämlich die Verstaatlichungswelle ab 2008 im Zuge der Weltwirtschaftskrise, da weiß jedes Kind, das ist nichts anderes, eine gigantische Rettungsmaßnahme zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Kredits und damit zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Kapitalismus, dass der Staat muss vorübergehen, die vielen Staaten, die ganz das ganze Bankgeschäft. Also der ganze Durchgang durch das, was Verstaatlichung bedeutet, dürfte doch gelehrt haben, Verstaatlichung von Produktionsmitteln hat mit einer auf die Abschaffung des Kapitalismus, hat mit der Etablierung einer auf der Güterversorgung beruhenden Produktionsweise überhaupt nichts zu tun. Umgekehrt. Gemeinwirtschaft und Gemeineigentum sind unentbehrliche Funktionsvoraussetzungen der kapitalistischen Marktwirtschaft selbst. Und damit ist auch klar, warum es so ein 15er geht. Da hat sich der Staat nämlich tatsächlich eine politische Handlungsreserve geschaffen in politisch-wirtschaftlichen Krisenzeiten. Die Aufrechterhaltung des kapitalistischen Wirtschaftssystems zu besorgen. Und notfalls, indem er zwangsweise bestimmte Wirtschaftssektoren in seine Richtung nimmt. Und wie beispielsweise in Großbritannien, auch durch die zeitweilige zwangsweise Beteiligung am Bankkapital unwillige Kreditinstitute unter diesen staatlichen Rettungsschirm zur Sicherung des privaten Geschäftsbankensystems. Das ist der ganze Sinn des 15er. Das ist eine wirtschaftspolitische Notstandsermächtigung, die dazu da ist, um in politischen und wirtschaftlichen Krisenzeiten per Verstaatlichung dafür zu sorgen, dass sich ein System der Profitmacherei weitergeht. Nicht etwa, um damit bis auf den heutigen Tag linke Stimmen behaupten, unter Voraussetzung entsprechender Mehrheiten den Kapitalismus abschaffen zu können. Und wer es jetzt noch nicht glaubt, der wirft sich mal einen Blick in zwei Anwendungsvoraussetzungen der Verstaatlichungsklausel, die in den Artikel 15 reingeschrieben sind. Nämlich, wenn man jetzt mal guckt, mal annimmt, das ist dazu da, per Verstaatlichung den Sozialismus einzuführen. Das muss ja ein komischer Sozialismus sein, der da errichtet wird, wenn man vorher noch nicht mal die Banken vor sich gestanden hat, im Katalog der sozialisierungsfähigen Gegenstände gar nicht drin. Wie soll man das gehen? Das soll ein Hebel sein zur systematischen Einführung einer Planwirtschaft, wo die Banken die Versicherung weiter privat bleiben. Zweiter Beweis. Verstaatlichung geht nur unter Verpflichtung der Zahlung einer Entschädigung. Aber ein Staat, der sich jetzt dem sozialen revolutionären Zweck setzen würde, die kapitalistische Eigentumsordnung aufzugeben, der wird sich ja wohl kaum selber in Gestalt einer Entschädigungspflicht derart massive Hindernisse im Weg legen, die sein Vorhaben in letzter Instanz verunmöglichen. Man muss sich doch nur mal überlegen, was es kosten würde, ob nur ein paar führende DAX-Konzerne zu verstaatlichen. Das würde auf Jahrzehnte den Staatshaushalt ruinieren wie würden Sie den Staatshaushalt wieder sanieren? Doch wohl nur, indem Sie auf die, indem Sie Kredit aufnehmen, wo nehmen Sie Kredit auf? Bei den Banken. Und womit machen Sie Banken? Wo rundet jetzt wiederum der Profit der Banken, jedenfalls zum großen Teil, auf die Gewinne, die der Privatwirtschaft erwirtschaftet werden? Das ist doch seltsam. Es sollte doch gerade durch die Verstaatlichung die Macht der Privatwirtschaft gebrochen werden. Jetzt braucht man sich um die Sozialisierung durchzustellen. Wie man das dreht oder auch wendet, die Sozialisierungsklausel ist eben kein Instrument zur Transformation des Kapitalismus. Und damit scheidet auch der Artikel 15 als linker Hoffnungsträger endgültig aus. Den Sozialstaat habe ich vorhin schon ein bisschen erwähnt bei der Sozialgesetzgebung, bei der Arbeitsschutzgesetzgebung. Wenn es gewünscht wird, mache ich auch kurz die Sozialversicherung, warum man sich nicht dafür einsetzen sollte, dass es etwas gibt. Das soziale Netz. Aber nur wenn es gewünscht wird. Warum man sich dafür einsetzen sollte, dass es die gibt, die es halt. Ja, da müssen wir natürlich, der lässt sich natürlich nur beantworten, wenn man weiß, was sie ist. Ne? Gut. Also, wenn man so mal einfach in die sozialkundlichen Lehrbücher guckt, die jeder Schüler und Student der Gesellschaftswissenschaften so kennt, dann ist, da steht der Sozialstaat und dann ist klar, das ist eine beispielslose Errungenschaft, dass es überhaupt sowas gibt. Und das Allertollste ist das soziale Netz. Also dass es sowas gibt wie ein soziales Netz, dass die Existenz von dem verleiht dem Staat schon ein wohlfahrtsstaatliches Gutes, wie wir es sagen. Es gilt hierzulande als unbestreitbarer sozialer Fortschritt, dass hier niemand gleich verhungert, beim Verlust Arbeitsplatzes nicht unmittelbar auf der Straße steht, dass er sogar an den Segnungen des medizinischen Fortschritts sogar noch am Arbeitslosen teilhaben kann und sogar beim Ausscheiden aus dem Erwerbsleben auch noch ein Altersverhältnis. Das ist doch toll. Jedenfalls im Vergleich zu Staaten, die sowas gar nicht sehen, oder? Diese unbestreitbare Feststellung, dass das Soziale im Staatshaushalt inzwischen die größte Ausgabenposition geworden ist. Die verweist aber bei Licht betrachtet auf das Gegenteil, das überhaupt keinen Nutzen hat. Das beweist doch, dass in einem der reichsten Länder der Welt, jedenfalls wenn man so die üblichen Indikatoren wie Wirtschaftswachstum, Währungsstärke, Bruttosozialprodukt und sowas, dass anscheinend in einem der reichsten Länder der Welt systematische Massenarmut als notwendiger, dauerhafter Begleiterscheinung einer Wirtschaftsordnung herrscht, die vom Staat ins Leben gerufen und geschützt wird. Also Sozialstaat unterstellt Sozialstaat unterstellt Massenarmut. Was das für eine Massenarmut ist, da kann ich, glaube ich, ein bisschen abkürzen. Wer das ein bisschen verstanden hat mit dem Eigentum, der weiß, der kann nämlich den ganzen sozialstaatlichen Einrichtungen ziemlich verbunden. Und insbesondere der Sozialversicherung in ihren verschiedenen Zweigen ziemlich unschwer diese Sorte von Armut entnehmen, die dann Gegenstand der zu hoch gelobten fürsorglichen Tätigkeit des Staates ist. Gegenstand der Sozialfürsorge ist nämlich diese Risikogruppe, sage ich mal, der lohnabhängigen Erwerbsbevölkerung, deren Lebensgestaltung voll und ganz von gewinnkalten kapitalistischen Unternehmen abhängig. Die besagte Massenarmut besteht dementsprechend darin, dass die große Mehrheit der Mitglieder der Gesellschaft von einer notorisch unsicheren Einkommensquelle abhängig ist. Eine Einkommensquelle ist gerade nicht garantiert, dass sie kontinuierlich ein Einkommen abwirft, bis die Bestreitung des Lebens garantiert. Eine Einkommensquelle oder ein Einkommen, das ergibt sich zwangsläufig aus dem Zwangscharakter dieser ganzen Sozialversicherung. Ein Einkommen, dessen Höhe es augenscheinlich nicht gestattet, die erforderliche finanzielle Vorsorge für die Risiken zu treffen, die mit dieser Sorte Einkommensabhängigkeit zwangsläufig verbunden sind. Und die kennt jeder, die hat er nämlich als Kostenposition auf seinem Lohnzettel drauf, sind Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität und Pflegebedürftigkeit. Und erst recht nicht reichen die laufenden Einkünfte aus, durch Bildung entsprechende Banken für ein einigermaßen sorgenfreies Leben nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Berufsleben vorsorgen. Also, die Existenz der Sozialversicherung, insbesondere als Zwangsversicherung, ist ein vernichtendes Urteil über den Lohn. Und da sagt er, was macht denn jetzt die Zwangsversicherung? Wie funktioniert denn so eine Sozialversicherung? Da ist es schon ein Hohn, davon zu sprechen, dass der Staat die Leute versorgen kann. Also wenn man schon im Zusammenhang der Sozialversicherung von Versorgung, dann ist das eine aufgeherrschte Selbstversorgung. Eine aufgeherrschte Selbstversorgung durch die staatlich organisierte Zwangssolidarität der Arbeitnehmerschaft. Indem der Staat nämlich die ganzen Leistungen an Arbeitslose und Kranke und ausgediente Arbeitnehmer aus den Beitragsaufkommen der versicherten Gemeinschaft bestreitet, ja, dann nimmt er das gesamte nationale Arbeitnehmerkollektiv in Haftung für die Risiken, die er mit seiner Eigentumsordnung den Leuten aufgeherrscht hat. Und lässt sie selber dafür bezahlen. Deswegen ist der geringste Grund zur Dankbarkeit, dass es sowas gibt. Und das macht er so, dass er den beschäftigten Teil des Arbeitnehmerkollektivs das Bruttoeinkommen sozialpolitisch durch die Verstaatlichung von Lohneinkommen kürzt, damit dann auch der Unbeschäftigte auch noch irgendwie mit versorgt wird. Ja, dass sie überhaupt ein Einkommen kriegen, dass sie arbeitslos sind, dass sie eine medizinische Betreuung erhalten, die sie nie im Leben aus ihrem individuellen Arbeitseinkommen sich leisten könnte. Das heißt ja gerade mal, sich mit Griffe zu finanzieren und bei dem kleinsten Unfall wäre das ja nie aus dem laufenden Lohneinkommen sich aufmerksam. Nein, er organisiert das auf die Weise, dass er wieder das Gesamtkollektiv der Klasse für diese Leistung bluten lässt. Das ist das ganze Prinzip. Der macht zynischerweise die gesamte Klasse, die gesamte lohnabhängige Klasse auf ihre Kosten dafür haftbar, dass der verdiente Lohn, mit dem man ein Leben lang auskommen muss, mit dem man aber gar nicht auskommen kann, dann doch irgendwie reicht, die Klasse zu benutzen. Das ist auch der ganze Zweck des Sozialstaates. Das ist der ganze schäbige Zweck des Sozialstaates, die Sicherung der Brauchbarkeit und Verfügbarkeit der nationalen Arbeiterklasse als Mittel von Kapital und Staat. Kurz das zu formalisieren, warum kriegt man überhaupt ein Arbeitslosengeld? Ja eben, damit Arbeitskraft, die nicht ganz vorgibt und erhalten werde im Dienste ihrer späteren, vielleicht im Wiederbenutzung. Das ist der ganze Zweck. Die Verfügbarkeit und Brauchbarkeit der Arbeitsklasse, Arbeiterklasse wird als Mittel des Kapitals gepflegt und aufrechterhalten. Dementsprechend sehen auch die ganzen Detailregelungen der Arbeitslosenversicherung aus. Und deswegen, und bei der sozialen Stadt, niemand, der jetzt immer den Gegenstand der Trauer sieht, der politischen Linken will, der Abbau des sozialen Staates, der war eben noch niemals anders als die staatliche Form der Organisation und Verwaltung dauerhafter Lohnarbeiterarmut auf der Grundlage und für das System der kapitalistischen Lohnarbeit und dessen politischen Bereich. Deswegen sollte man sich nicht für die Erhaltung des Sozialstaates stark machen. Was aber jetzt natürlich nicht heißt, dass man dafür ist, dass einem das Hartz IV noch zusammengestellt wird. Ja, ich habe schon gedacht. So. Jetzt könnte es doch sein, dass vielleicht die Demokratie, das könnte doch noch irgendwas sein, wo man als Linker auf der Seite. Man ahnt schon. Dass auch das nicht so sein wird, aber das gehört zu diesem und das muss man vor allem auch dem Rest der demokratiegläubigen Menschen erklären und dazu ein paar Argumentationshilfen mal geben, wie man das vielleicht geschickterweise machen kann. Wenn man dann mit den Argumenten nicht durchkommt, liegt es nicht an der Qualität der Argumente, dann liegt es an dem Willen der Menschen. Ja, wie steht es eigentlich mit dem Verhältnis von Kapitalismus und Demokratie? Wenn man der von mir schon im Zusammenhang mit dem Verstaatungsartikel zitierten Marburger Schule glaubt, Abendbrot-Nachfolger, dann ist eigentlich Sozialismus die Vollendung der Demokratie. Die Vertreten bis auf den heutigen Tag die Auffassung, dass der demokratische Staat doch eigentlich als Ausführungsorgan des Mehrheitswillens des Volkes, die Mehrheit des Volkes ist ja lohnabhängig, ja eigentlich müssten sie doch den Kapitalismus abschaffen und damit das Prinzip der Selbstbestimmung, was im politischen Bereich schon verwirklicht ist, auf die Ökonomie übertragen und dann ist Demokratie erst fertig, wenn die abhängig Beschäftigten selber die Herren der Produktion sind. So denken die sich das. Also Sozialismus ist vollendet der Demokratie. Ich sage immer umgekehrt, Demokratie ist die adäquate Staatsform des Kapitalismus. Was jetzt nicht heißen soll, dass der Kapitalismus nicht auch eine andere Staatsform zu machen wäre. Das sieht man in China, das sieht man beim Faschismus, es gibt alle möglichen Formen der Staatsorganisation mit kapitalistischer Grundlage. Sie sagen nur, das ist die ideale Staatsform. Was meine ich damit? Und das ist gleichzeitig das Beweisthema jetzt der nächsten Viertelstunde. Was will ich unter Beweis stellen? Ich meine, dass das ganze demokratische Prozedere, Meinungsäußerung, Wahlen, Öffentlichkeit, Parlamentarismus, Opposition, ich mache noch keinen Anfang, ich mache jetzt nicht alle Aufgaben, dass dieses alles andere für mich nicht vollkommen ist. Dieses ganze demokratische Prozedere ist eine geradezu geniale Methode der Ausübung politischer Herrschaft in und für die klassengespaltene bürgerliche Gesellschaft. Die ganze Leistung der Demokratie besteht darin, jetzt kommt ein inhaltsschwangerer Satz, auf der Grundlage der Trennung zwischen ökonomischer Nutznießerschaft, die haben nämlich die Banker und die Kapitalisten, und politischer Herrschaft, die Foucault ist nämlich nicht, der geschäftsführende Ausschuss der Bourgeoisie. Also auf der Basis der Trennung zwischen Ökonomie und Politik, die Zustimmung der lohnabhängigen Gesellschaftsmitglieder zum politischen Garanten der kapitalistischen Gesellschaft und damit auch zur kapitalistischen Gesellschaft selber zu organisieren. Das leistet Demokratie. Und das will ich jetzt an den einzelnen Bausteinen der Demokratie nachweisen, an drei Exemplaren: Meinungsfreiheit, Wahlen und was ist eine Opposition. Und wenn ich das habe, dann mal noch 10 Minuten zusammenfassen kann. Beides. Jetzt kommt ganz viel wieder, was wir vorhin gehabt haben, bei der Freiheit als solcher. Es verhält sich mit der Meinungsfreiheit genauso wie überhaupt mit der Freiheit, außer mir ist immer noch. Meinungsfreiheit erfreut sich weltweit, nicht nur bei denjenigen, die dieses Recht genießen dürfen, äußerst verletzend. Ganze Haufen von Ostblockern mit relativ gesicherter materieller Versorgung, die haben es dann nicht ausgehalten, weil ihnen schien das zu fehlen, was im Westen gibt, die politische Freiheit und Freiheit der Meinungsäußerung. Und die haben dann übergemacht. Neben dieser blöden Meinungsfreiheit unter anderem. Aber, so lautet meine ketzerische Eingangsfrage, ist das wirklich ein Grund für lauthalsige Geist, dass so etwas Banales wie das Haben und Äußern eines Gedankeninhaltes überhaupt nicht selbstverständlich ist, sondern von einem Staat in seiner ganzen hoheitlichen Gnade erst noch geehrt werden? Es ist nämlich merkwürdig, dass der Staat seinen Bürgern als Freiheit der Meinung was erlaubt, was diese doch den lieben langen Tag aus eigenen freien Stücken ohnehin schon tut. Ja, jeder denkt sich doch sein Teil zum Laub der Welt. Zur Schule und zur Arbeit, zur Finanzkrise, zur nächsten Bundestagswahl oder zum Inhalt des Vortrags. Die Leute denken und meinen da ohnehin schon, ohne dass sich das einer erlaubt. Und keiner macht sich auch seine Gedanken über Gott und die Welt und äußert die dann, weil er das staatlicherseits darf. Es kommt wahrscheinlich wieder ein Satz, der bei einigen Kopfschütteln hervorruft. Vernünftig betrachtet braucht keiner von uns ein Recht auf Meinungsäußerung. Was braucht man, wenn man ein Interesse anmelden, Urteil bekannt geben, eine irgendwie geartete Einsicht an Dritte vermitteln will? Alles, was man braucht, sind sachliche Mittel der Kommunikation. Druckpapier, Kugelschreiber, ein Telefon und heutzutage braucht man ein PC mit Internet. Das braucht man. Mehr nicht. Falls jemand doch das Bedürfnis entwickelt, derartiges unter Gebrauch der technischen Hilfsmittel der Kommunikation nicht einfach nur zu tun, seine Meinung zu bilden und die anderen mitzuteilen und darüber zu diskutieren, sondern wenn man jetzt noch das Bedürfnis entwickelt, das auch noch zu dürfen, dann nur das. Weil die ihm übergeordnete Staatwelt sein Meinen längst zu ihrer Angelegenheit gemacht hat. Und es an ihre Bewilligung und die damit verbundenen Bedingungen geknüpft hat. Ein wunderschönes Beispiel für die DARS als Form politischer Herrschaft. Das ist nur ein konkretes Beispiel der Gedankenfreiheit. Als Lizenzgeber ist der Staat nämlich immer schon dabei, wenn seine Untertanen ihren Geist betätigen, und zwar schon bevor die sich überhaupt nur eine einzige Meinung zu irgendeinem Gegenstand der Welt zurechtgelegt haben. Die Äußerung eines Gedankens ist mit ihrer staatlichen Konzessionierung, du darfst meinen und deine Meinung verbreiten, nämlich ganz prinzipiell von der Genehmigung des Staates abhängig gemacht. Die Genehmigung des Staates, gemäß Bürger, meinen und mitteilen dürfen, was sie wollen, die ist insofern von der bloßen Form nach ein totalitärer Übergriff des Staates auf das Denken der Bürger. Meinungsfreiheit ist ein totalitärer Übergriff des Staates auf das Denken der Bürger. Mit dieser Erteilung der Lizenz zu meinen, stellt der Staat die Gedankenleistung seiner Bürger unter seine umfassende, lückenlose Kontrolle. Ganz lange, verfugt, alleine mit dem Recht auf Meinungsfreiheit. Schon lange vorher, was dann immer Anstoß ist, von welchen die sagen, es gibt zu wenig Freiheit. Lange, noch lange bevor er jetzt bestimmte politische Auffassungen seiner Bürger, wie etwa das Bestreiten des Holocaust oder unter Strafe stellt und die Artikulation verfassungsfeindlicher politischer Auffassungen mit Partei- oder Berufsverboten dazu geht. Lange bevor er das macht, ist überhaupt das Erlauben des Meinens, das ist der Witz. Und nicht, dass er hinterher bestimmte Teile des politischen Meinungsspektrums aus dem Verkehr zieht. Das ist die Leistung. Das ist die Point. Die Point liegt nicht in den Beschränkungen, die die Linken immer weghaben wollen, der Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit ist die Beschränkung. Und die eigentliche Point dieser Beschränkung liegt jetzt darin, dass die Auffassung der Bürger nämlich auch nur als Meinung zugelassen sind. Und die ganze Betonung liegt tatsächlich in diesem kleinen besitzanzeigenden Fürwort Mein. Eine Meinung in diesem Sinne zeichnet sich nämlich dadurch aus, dass sie gleichgültig gegen ihren bestimmten Inhalt eine relativierende methodische Stellung zu sich selber annimmt. Wer was meint, der beteuert nämlich seine eigene theoretische und praktische Belanglosigkeit. Es ist immer gleich unterstellt, dass die Meinung weder als eine theoretische Position, als Urteil über etwas gültig sein will, noch dass die Meinung der Leitfaden, der praktischen Leitfaden des eigenen Interesses ist. Oder gar, dass mit der Meinung ein Anspruch auf Durchsetzung des von einem selber Gemeinden verbunden ist. Meinung ist eine Äußerung, die sich selber als Ausdruck einer subjektiven Befindlichkeit versteht. Nicht als objektiver Ausdruck über eine Sache, über die sich jetzt diskursiv streiten ließe. Erst recht nicht als Anmeldung eines Interesses, das auf Durchsetzung trägt. Nee. Meinungsfreiheit, das kennt jeder, der mal an der Uni gewesen ist, ist das Reich der Selbstrelativierung. Bei der Meinungsfreiheit ist ganz viel Wert drauf gelegt, auf das Mein, auf das Ich. Nicht was kommt, ich meine. Wenn einer sagt, ich meine, ist nicht gemeint, was hinter dem Doppelpunkt kommt. Sondern will einer gesagt haben, dass es seine Meinung ist, die deswegen auch schon Respekt verdient, und das kriegt er dann von dem anderen entgegengeknallt, der sagt, der andere hätte auch eine andere Meinung, und dann soll man jeden Schluss, den einer von sich gibt, schon respektieren, ja, weiß doch einer unter Betonung auf sein wertes subjektives Ich. Darauf auch mehr geht. Deswegen ist Recht auf Meinungsfreiheit heißt nichts anderes, dass jeder das Recht hat, seinen ganz persönlichen Senf auf jeden Kram zu machen, auf alles und jedes zu machen. Das Resultat ist die eigene Meinung insofern, ja, als auch nur die eine selber maßgeblich ist. Und deswegen, viel grundsätzlicher als mit dem Verbot unerwünschter politischer Auffassung regiert gegen die Staatsgewalt mit der Verpflichtung ihrer Bürger, bloße Meinungen zu äußern, in sämtliche Verstandes- und Willensäußerungen der Subjekte hinein. Indem sie nämlich jeden, dem sie allen gleichermaßen die grundsätzliche Freiheit gewährt, um sich zu äußern und im Prinzip alles gesagt, im Prinzip gleichermaßen gewähren lässt. Indem sie jetzt auch noch ihren freien Subjekten die Pflicht aufgibt, allen Meinungsäußerungen anderer ebenfalls mit dem gleichen Respekt zu begegnen. Egal, was für Unsinn die anderen von sich geben mögen. Und damit, durch diese Tour, dekretiert der Staat die prinzipielle Gleichgültigkeit der vorgetragenen Urteile und Fesseln, verurteilt ihren Inhalt, ja, der ist ja bloß subjektiv und partikular. Das ist doch deine Meinung. Andere haben eine andere Meinung. Verurteilt er alle Meinungen zur Unmöglichkeit, und die Subjekte dazu, sich mit dieser Wahrung ihrer Lizenz zu meinem Zufrieden zu geben. Ja, so als wäre es den Subjekten nie auf die gemeinte Sache selber, auf den geäußerten Wunsch, den jeweiligen Zweck oder das Urteil angekommen, sondern, ja, und so führen sie sich zwischen auch an der Uni auf, nur darauf angekommen, es wenigstens immerhin mal sagen zu dürfen, was sie so im Kopf haben. Die Leistung dieser Verpflichtung der Bürger auf eine Meinung, die besteht darin, die prinzipielle Relativierung alles Gemeinen und damit alles Gewollten, die Verleihung gleicher Gültigkeit und damit auch gleicher Ungültigkeit all dessen, was als Meinung im Volk existiert, das zielt auf praktische Interessen, nämlich auf die real existierenden Interessengegensätze, welche die bürgerliche Gesellschaft behandelt, die sich in den vorangegangenen politökonomischen Teilen des Vortrags ausführlich dargelegt haben. Es wird allen gesellschaftlichen Ansprüchen und Interessen von Seiten des Staates als Meinung ein ganz formelles Daseinsrecht zuerkannt und als Preis dafür die Anerkennung ihrer Unverbindlichkeit abverlangt. Ja, die dann und der Witz ist, dass damit dem tatsächlich stattfindenden Interessenausgleich die Herstellung gesellschaftlicher Verbindlichkeit fällt damit in die alleinige, ausschließliche Entscheidungsgewalt desjenigen, den dieser Gesellschaft alles zu sagen hat, das ist der Staat, das die politische Souveränität zählt. Und daher ist die Meinungsfreiheit nichts anderes als die Kehrseite der politischen Handlungsfreiheit des Staates. Geltung hat in einer Gesellschaft, in der Meinungsfreiheit herrscht, jetzt eine Machtworte der Staatsgewalt. Das heißt, derjenigen Instanz, die im Gebrauch jetzt dieser ihrer Handlungsfreiheit eine allem Wollen und Meinen der Bürger vorausgesetzte gesellschaftlich-ökonomische Ordnung vorgegeben hat, deren Inhalt in der Zurichtung aller Lebensverhältnisse auf die private Macht des Geldes besteht. Wir haben jetzt auf dieser Basis der alleinigen Gültigkeit des Staatswillens. Ja, da darf und soll sich jeder eine praktisch folgenlose Meinung machen, natürlich auch im Staatsangelegenheit. Also auf der Basis dieser alleinigen Gültigkeit des geltenden Willens der Staatsmacht darf jedermann über Gott und die Welt und die Eingestellung der Welt darf man sich eine Meinung machen und dann natürlich nur unter der Prämisse, dass praktisch das gilt, was von Seiten des Staates erlaubt oder geboten ist. Dann würde man sich jetzt überlegen, wie man die Arbeitsverwaltung besser organisiert, wie man vielleicht doch noch den Krieg in Afghanistan gewinnt. Über alles kann und soll der Bürger sich eine Meinung bilden. Maßgeblich bleibt jedoch in letzter Instanz alleine die Macht des Gesetzgebers und das von diesem ganz grundsätzlich ins Recht gesetzte Recht der Freiheit zu nachhalten muss. Das Recht auf die kritische Meinung ist deswegen das Recht auf ein folgenloses, auf ein praktisch folgenloses Anspruchsdenken, ist ein Recht auf Mecker und sonst gar nichts. Es ist ein Recht, den Gedanken angenommen wird. Es ist ein Recht auf enttäuschte Unzufriedenheit auf der Grundlage des unweigerlich eintretenden Schadens für die Freiheit, für die Interessen der freien Wirtschaftsbürger. Und den Schaden habe ich ja aus dem Charakter der kapitalistischen Ökonomie gesprochen. Unzufriedenheit mit den Werken von Ökonomie und Staat ist die ständige Regel. Ja, und weil ja Kritik immerhin nicht erlaubt. Immerhin nicht verboten ist. Man wird ja nicht gleich ins Loch gesteckt. Sogar solche Auffassungen wie ich kann man hier vertreten, jedenfalls im Moment noch, ohne verkehrt gezogen zu werden. Ja, weil das erlaubt ist, die Freiheit der Kritik steht durch die Zulassung der Kritik für die Anhänger dieser besten aller Welten wieder eines fest. Kritik verdient nicht etwa. Der Staat, der einem diese ganzen Umstände beschert, über die man sich hinterher aufhängen darf. Umgekehrt, der Staat verdient Dankbarkeit dafür, dass er einem den Schaden, den er einem durch den Kapitalismus einbrockt, nicht auch noch zusätzlich das Schwein verordnet. Damit ein Dankbarer soll man natürlich dafür sein, dass man neben der Mahnungsfreiheit auch noch wählen darf. Und dann mache ich dann aber gleich erst weiter in der Mahnung. Ja, natürlich ist die eigene Meinung etwas so weit folgend, dass man teilt, weil dann geht der Menschen und man die Mehrheit fehlt. Das heißt, wenn die Mehrheit bestimmt die ganzen Meinung teilt, dann geht das erstmal eine gewisse Folge. Und dann müssen wir das vor allem theoretisch umgesetzt werden, was eben immer so weit folgt. So, ja. Und andererseits, genau, wollen wir davon sprechen, dass der Staat die ganze Versuchung, das mal vorgegeben hat, damit er ihm das Recht gibt, etwas zu tun, was ja so weit gar nicht stimmt, sondern er gibt dem quasi die Gesetze vor, damit irgendwo eine soziale Ordnung entstehen kann, damit ihm die Gesetze hier fertig machen würde. Und das haben wir eben schon gehabt beim Hobbes, da will ich jetzt nicht nochmal drauf ein. Menschen will eigentlich jeder eine Sau, und es gibt ja Staaten, die so mit dem kann nicht sein, Sex ist da nicht. Das brauchen wir nicht wieder aufwerfen, oder? Der Vorschlag macht man einfach an der Meinungsfreiheit aus. Also. Du wolltest noch zwei Punkte zur Meinungsfreiheit anmachen, wie sie ausgeführt wurden. Wie sollte den Herrschaftsherrn wahrscheinlich gewinnen? Genau, das ist mal so ein Wertcharakter. Wenn Sie natürlich einschränken, Sie können, glaube ich, nicht bestreiten, dass mit dem Grundgesetz eine rechtliche Rahmen geschaffen wurde auf deutschem Boden, der erst, also im Vergleich zu allen anderen Zivilisationsformen Recht, ein also ein nie dagewesenes Maß an Meinungsfreiheit erlaubt hat. Ja, dann ist doch zu verstehen, nicht etwa als Herrschaftsinstrument, weil die argumentieren ja sofort mit der Meinung des Staatsbürgers, der Staatsbürger verbrochen wird, sondern gerade als Schutzrecht scheint der Staatsbürger als Garant auf, dass eben eine Meinung gehabt werden darf und darauf scheint nicht zu sprechen darf und nicht, wie vorhergehend entschieden, dass der durch den Staatsbürger als Prämisse eingeschränkt ist, was gedacht werden darf. Deswegen frage ich, wohin schützt der Staat? Vor Staatsbehandeln selbst. Komisch, das ist auch ein komischer Schutz. Vor einem selber. Ja. Vor allem das Grundgesetz schränkt den Rahmen wirklich der Gesetze. Ja, und wer urteilt denn darüber dann? Ein komischer Schutzherr, der den beschützt, wo sich selber einen Schutz nimmt. Dann ist man auf den Dei und von der auf den Willen des Schutzherrn. Ja, wenn wir auf den wollen. Ja, das ist auch ein komischer Schutzherr. Wo sich selber einen Schutz nimmt. Ja, dann bin ich doch deiner absoluten Willkür ausgeführt. Von wegen Schutz. Aber ich möchte trotzdem sagen, ich habe lieber einen selbstproduzierenden Schutzherrn als einen. Ja, das ist das Komische. Aber abgesehen davon, weil doch dann die Domestifikation, die Zähmung, alleine im freien Ermessen der Zähmungsmacht liegt, ob, wie lange und wie sie zähmen wird. Das ist doch überhaupt kein Schutz, das ist doch der freiwillig angeschaltet, gemäß seinen Interessen, wie man es erlaubt. Umgekehrt. Bin ich auch gewählt. Das Erlauben selber, dass man es wirklich über seine Zeit oder stellt zum Herrschaftsgesetz. Ja. Und wenn ich dir was erlauben kann, das steht auch in meiner Macht, ist jederzeit meine Lizenz einzuschränken und sie zurückzunehmen. Von daher ist die Erlaubnis der Meinungsfreiheit die Selbsterlaubnis, jedem das Maul nach meinem Gusto zu verbieten. Und wo hast du mich da geschützt? Damit schützt der Staat seine umfassende Lizenzierungsmacht und nach Maßgabe seiner Nützlichkeit erlaubt er den Untertanen, ihre folgenlose Auffassung zur Welt zu Protokoll zu geben, wenn ihm das zu blöd wird, wenn Meinungen in entsprechend großer Zahl artikulieren, die etwa auf Unschuld rausführen, dann zieht er sich genau die Karte und sagt, dann entziehe ich das Grundrecht, den Missbrauch der freidemokratischen Grundordnung, da biete ich entsprechende politische Parteien. Und das ist kein Widerspruch zur Meinungsfreiheit, das ist ihre Wahrheit. Da macht er nämlich den Kritiker Vorwahl. Ich erlaube dir nach meinen Bedingungen, das meine macht er praktisch war mit dem Verbot. Von daher lässt sich die Meinungsfreiheit nicht eine gute Seite, man darf und eine schlechte Seite, es kann aber auch verboten von ihm zerlegen. Das Verbot ist nur die Exekution der Erlaubnis. Das ist eben die Kurz. Er schützt sich selber. Weil in gewisser Weise die politische Artikulation abweichender Meinungen, die wird er, dass sie erfolgt, insbesondere enttäuschter Meinungen, damit die, da komme ich später zu, in das Fahrwasser der parlamentarischen Opposition verpassen. Der ist scharf. Der ist scharf, der ist auch konstruktiv verbessert. Und wenn, umgekehrt, man muss mal fragen, warum gibt es Staaten, die haben die Meinungsfreiheit abgeschafft? Welche Kalkül gewinnen? Möchten die finden? Meinungsfreiheit kann sich nur dann gewinnen, wenn ich davon ausgehe, dass meine Sorte von Staatsfürsorge im Großen und Ganzen von den Herrschaftsuntertanen gebilligt wird. Umgekehrt, wenn es einen Staat, einen Streit um die Staatsfürsorge gibt, wenn da sogar revolutionäre Kräfte agieren, ja dann wäre es vom Staat aus völlig unfraglich, so etwas zu gewähren. Von daher wird es an dem Punkt auch abgeschafft und oder erst gar nicht eingeführt. Oder sie wird wieder angeschaut. Und deswegen ist auch in den sogenannten humanitären Staaten. Es ist kein nützlicher Zwischenweg, kämpfen wir doch etwa für Meinungsfreiheit. Weil mit der Meinungsfreiheit kämpft man immer für die Kontroll- und Verbotsinstanz von Anwendung. Die Meinungsfreiheit ist ein Mittel der Staatsgewalt, nicht ein Mittel der Bürger. Und wie sie das ist, habe ich eben versucht darzustellen, weil mit der Meinungsfreiheit der Staat die Bürger verpflichtet, auf eine folgenlose theoretische Stellung zur Welt, auf den Verzicht, auf die Durchsetzung ihres Interesses, auf diese Art und Weise selber ihre absolute politische Handlungsfreiheit. Denn so ist die Meinungsfreiheit ein Mittel der Staaten. Und vor allem mit Schutz. Und da kommt man nur drauf, wenn man die Ideologie nachbietet, der Abwehrrechte. Die Rechte seien ein Mittel der Abwehr des Bürgers vor dem übermächtigen Mediatar. Und dann ist plötzlich der übermächtige Mediatar derjenige, der einen vor einem selber schützt. Das kann man sagen. Außerdem immer die Vorstellung nicht, was der Staat heute tut. Nämlich zu sagen, wir würden sagen, was wir meint, sofern er nicht einen gewissen Rahmen überschreitet. Das Brückengesetz, und zwar da müsste berücksichtigen, und die Verfassung ist auch berücksichtigt, man verspricht ja nicht was davon, sondern es ist immer unterstellt, dass der Staat hier so ein Recht nicht zurücknimmt. Als würde der Staat einer sein, der eigentlich am liebsten für dort vorschreiben möchte, was sie zu meinen haben, aber sagt, nein, da, das vergreifen wir zum Beispiel. Man stellt sich vor, ein totalitärer Staat, der grundsätzlich mit dem, was seine Bürger an Beschwerden haben, unzufrieden ist, mit dem als konstruktiven Beitrag sieht, und dachte ich dann, das ist ja schön, dass unser, der auch so einer ist, gleichzeitig sagt, ich bescheide mich mehr. Das ist Quatsch. Die ganze Vorstellung der Abwehrrechte ist ein einziger Quatsch. Man muss den Staat denken als zwecklosen Herrschaftsgeilen Moloch, der tatsächlich das Programm drauf hat, seine Bürger zu knechten und zu unterdrücken. Und dann ist das Recht ein Domestizierungsrecht. Machen wir so ein Beispiel der Post, des Postbriefgeheimnisses. Das ist gewährleistet, dann kommt der zweite Satz. Aber zum Schutze der freiwilligen Grundordnung und im Strafgefangenenverhältnis sich gemeinsam die Post. Ist das jetzt eine Beschränkung? Nee. Nur wenn man sich denkt, der Staat wollte eigentlich die Gesamtheit der Korrespondenz aller Bürger beschlüsselt lesen. Da kommt man auf Einschränkungen. Nee, der ist doch von vornherein nur scharf auf den Post von Spionen und Gefängnissachen zu lesen. Und genau das erlaubt er sich. Der fängt sich doch. Das ist doch gar keine Beschränkung, dass er sagt, ich will, der hat doch gar kein Interesse daran, die Liebesbriefe seiner Bürger zu lesen. Oder der hat auch nicht das Interesse, alle Bürger in Knast zu stecken. Und dann ist auch der Artikel des Grundgesetzes verknastet werden darf man nur, wenn man auf Straftat verdächtig ist und 48 Stunden lang nur festgehalten wird. Das ist doch keine Beschränkung. Der will doch nicht nur die Bürger verknasten. Der will doch nur die Bürger verknasten, die sind dann auch nur wenn man sich den Staat als dieses Monster, wie mir unterstellt wurde, dieses machtgeile, unterdrückungsscharfe Monster darstellt, dann ist das sein Recht, mit dem ihr seine Herrschaftsausübung seinen Zwecken gemäß macht. Dann kann man sich die ideologisch vorstellen als Beschränkung des Landes. Ich würde noch mal nachfragen, der Staat, der vorhin gesagt hat, kein Zweck. Doch. Wachstum ist Eigentums. Hat er also den Zweck wachsen, um sich wahrscheinlich selber zu erhalten, aber weiter dort zu leben. Ja. So. Und er handelt auch bewusst gegen die Interessen der Bürger, solange er es selber erhalten kann. Ist das verständlich? Okay. Du hast gestern keinen Knast. Okay. Und kein Krieg. Ja, okay. Dann würden Sie mir auch wahrscheinlich zustimmen, dass es vor 20 Jahren noch keinen Staat gab. Weiß ich jetzt gar nicht. Finde interessant, wenn man beurteilt, was. Wenn man die unser Thema ist der Staat der Bundesrepublik. Warum soll ich denn jetzt 2 Millionen Jahre zurück? Ja, das ist ja auch aussetzen darf, aber der Staat muss ja immer erst nicht stehen. Und auch, das sieht ja meine gerade ganz andere Nation. Der Staat kann keiner da sein. Da müssen ja auch Menschen gewesen sein. Jetzt wie auch immer zum Staat gekommen. Nö. Der Staat der Bundesrepublik beruht darauf, auf den Staatsgründungsakt eines anderen Staates. Wenn man jetzt sagt, bei allen waren Menschen dabei, wo in der Welt sind denn Menschen nicht dabei? Da kann man doch wieder rauskürzen. Ja, es gab doch nicht mal, wo es noch nie einen Staat gab. Da gab es eine ganze Idee von dem Staat auch noch. Der Staat ist keine Idee. Die Französische Revolution, da ist doch so die Vorstellung, dass da der Staat gegründet worden ist, die Leute zusammengesetzt haben und die Staaten haben gemacht, dass man Weltpreis hat, die Monarchen. Stimmt doch alles nicht. Ja, das, also ich denke mal darauf. Nee, es gab vorher, ob man die feudale Herrschaft Staaten nennen soll. Will ich gar nicht umstreiten. Es gab vorher aber eine Herrscher, alltägliche Herrscher wie Feudalismus, wo es nur die Trennung von Politik und Ökonomie gab, weil die politischen mit den ökonomischen Nutznießer zusammenfallen. Und diese Herrschaft hat aus sich heraus eine neue Herrschaftsform und eine neue Gesellschaftsform kreiert. Jetzt merkt man wieder, wenn man jetzt wieder mit den Menschen kommt, schmeißt man alles weg, was wirklich die Geschichte bewegt hat, die realen Interessen von bestimmten Menschen und Klassen. Und nicht wieder der Mensch. Könnt ihr Menschen auch nicht herausnehmen? Tue ich doch nicht. Ich sage nur, der Mensch ist dann das Vollzugsorgan und der personelle Repräsentant dieser Zwecke. Ich bin nicht raus. Okay, dann antworten Sie sich nicht. Es kann nicht sein, dass der Staat einfach da war. Es gab ja irgendwann eine Mittel. Ja, mag ja sein. So. Ich sage ja nicht, dass er vom Himmel gefallen ist. Habe ich denn gesagt, er ist vom Himmel? Nein, also die erste von dem Staat aus jetzt schon da. Ja, der ist doch da, der Bundesrepublikanische. Das sage ich auch. Ja, das ist doch gut. Das nehme ich auch gut. Das muss ja erstmal irgendwo ein Staat. Warum denn? Wofür brauchen wir denn jetzt? Das muss vorher was anderes gegeben haben. Wofür brauchen wir das? Diese Argumentation. Ja, das mag ja sein. Aber wo soll die denn hinführen? Warum Staat überhaupt erst entstanden ist? Da kann ich wieder sagen, es gibt auch nicht den Staat. Es gibt den Bürger. Wir brauchen auch noch der erste Staat. Nein, ich will auch nicht über den Staat reden. Und ich rede auch gerne mit dem Staat. Nein, ich rede dauernd über den bürgerlichen Staat, nämlich den Zweck Kapitalwachstum hat. Und ich rede nicht darum, wann sich der Menschheitsgeschichte vielleicht auf der Basis ganz anderer Funktionsverhältnisse so etwas wie eine politische Herrschaft entwickelt hat. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist auch für die Beurteilung des Staates der Bundesrepublik alles völlig egal. Völlig unerheblich. Ich mache ein bisschen Geschichte mit, da kommen wir wieder auf den Amerikanischen. Aber ich kenne doch bei wenn ich mit ihm mitgehen würde, würden wir doch, wo wir hinwollen, ist doch das Paradies und zum ersten Menschen. Weil alles Menschenwerk ist, erklärt sich dann alles letztendlich aus den Menschen und von daher ist der Staat natürlich, weil von Menschen gemacht, doch letztendlich ein mehr oder weniger adäquat aus der Menschen hat. So darf so das Zeug hinaus. Oder mal andersrum, weil alles von Menschen gemacht wird, als auch der Staat. Weil Menschen brauchen Gründe für das, was sie tun. Und wenn das die Gründe der Menschen sind, dann kann man auch gar nichts mehr gegen das sagen. Also wenn Menschen beteiligt waren mit ihren Gründen, kann es unterschiedlich gewesen sein, wie sie gemacht haben. Aber sofern es Gründe von Menschen waren, ist auch das, was sie gemacht haben, war sie legitimiert, ist doch dann mit ihrem Interesse. Ja, so ungefähr geht auch der Gedanke. Dann habe ich auch vorher argumentiert, dass die Menschen sich selbst weil sie freiwillig die Musiker verletzt haben. Das macht die Sache doch nicht besser. Doch, das macht nicht. Nein, nur weil man etwas will, ist der Willensanteil innerhalb nicht per se als vernünftig gemacht. Ja, dann brauchen wir auch noch irgendwie am Staat reden, wenn er so die Gutscheid egal ist, der Mensch will. Nee, ich sage, nein, nicht was. Es ist, das Wichtige an dem ist, was der will und nicht adelt der Umstand, dass der Mensch will, schon den Inhalt seines Willens zu sein. Der Hand hat übrigens praktisch auch niemals. Das bloß weil mal einer was will, das Wasser will, das ist gleich im Ordnung. Nee, ich sage, jeder hier aus dem Einzelnen, und das ist ja von der Mehrheit. Ja, und ja, vielleicht ist das ja was völlig Unvernünftiges, die Mehrheit zum Wahrheitskriterium zu machen. Ja, das mag sein. Ja. Aber haben wir nun mal gemacht. Wir sowieso nicht. Ich nicht, weil er nicht beteiligt ist. Nicht getan. Wir gehen doch die ganze Zeit von Staat. Nein. Das Einzige, was der Mensch in der Staat, im Staat macht, das ist jetzt gleich mein letztes Kapitel, ist einer vorausgesetzten Staatsgewalt freiwillig sein Jawort zu geben. Das stimmt. Das ist eine unerzählig absolut vernünftige Leistung. Deswegen, nur der Umstand, dass der bürgerliche Staat will, macht absolut nicht. Wie er doch kommt, wie sie wollen, ist eine vernünftige Frage. Aber das 99% der bürgerlichen Staat wollen, macht diesen Willen nicht. Das kann man auch wirklich uns auf die Flüchterweise. Und wenn man den Staat und die Gesellschaft auch nur will, die Mehrheit der Leute systematisch den Schalonarbeiter Armut beschert, dann ist das schon ein sehr starkes Indiz dafür, wie das falsch ist. Und dass die auch noch so blöd sind, die Staatsgewalt zu legitimieren, das ist noch mehr Kritik haben. Aber nicht zur Legitimation des Staates, wie es funktioniert. Das habe ich schon ein bisschen vorweggenommen zur Demokratie. Ach ja. Die Wahl. Was kurz. Das Alleruninteressante an so einer blöden Wahl ist, wer in der Wahl zur Wahl steht. Wenn sich nämlich die um die Ausübung der Staatsmacht konkurrierenden Parteien periodisch dem Wählervotum aussetzen, ja dann beantworten die tatsächlich dem Bürger die Entscheidung darüber, wer von ihnen das Herrschaftspersonal stellt, das heißt, wer für die nächste Legislaturperiode die Gesetze erlässt und die Regierungsgeschäfte führt. Das stimmt. Ich finde, weitaus aufschlussreicher ist, was in der demokratischen Wahl gerade nicht zur Wahl steht. Nicht zur Wahl nämlich steht die Existenz des politischen Herrschaftsverhältnisses selber. Das heißt immer noch, die prinzipielle Scheidung der Mitglieder des politischen Gemeinwesens, einerseits die politischen Machthaber und andererseits die große Masse derjenigen, die der politischen Führung und der von ihnen beschlossenen Gesetze zu gehorchen haben. Das steht nicht zur Wahl. Der Auswahl der Amtsträger vorgelagert ist also die Existenz des Staatsapparates selber und zugleich der Katalog der Staatsaufgaben. Vorgelagert ist die kapitalistische Staatsräson selber, die ist in der Verfassung fixiert und deren Essentials ist durch die sogenannte Ewigkeitsklausel Artikel 79.3 jeder Grundgesetzänderung entzogen. Die Staatsbeherrschaft als solche kann man ebenso wenig abwählen wie die kapitalistische Marktwirtschaft. Und insofern haben die Anarchos mit ihrem Spruch recht, der in Hamburg immer noch an der Hafenstraße hängt. Wenn nämlich der Staat selber und die kapitalistische Raison des Staates zur Disposition des Wählers stehen würden, dann würden Wahlkreise erscheinen. Alles, was zur Wahl steht, ist eine Richtungsentscheidung. Eine Richtungsentscheidung für die Programmatik der um die Regierungsmacht konkurrierenden Partei. Dem Bürger wird die Freiheit eingeräumt, seiner Vorliebe für eine der ideologischen Fassungen des kapitalistischen Allgemeinwohls auszubereiten. Die einen, die meinen, dass der Staat zu mächtig ist, die wären die Liberalen, wegen der Steuerfreiheit, die Fans der sozialen Gerechtigkeit, die können ihre Sympathie früher zur SPD zum Ausdruck bringen, heutzutage mehr zu den Linken und so weiter und so fort. Und grüne Wähler, die meinen, dass im Ensemble der Staatsaufgaben des Kapitalismus der Umweltschutz doch irgendwie eine starke Rolle spielen soll. Diese Sympathie für eine der Varianten des kapitalistischen Staatswohls und ihrer ideologischen Fassung, die kann man tatsächlich in der Wahl spielen wollen. Und damit ist es aber auch schon rum. Damit hat es sich bereits. Eine irgendwie geartete Möglichkeit, Einfluss auf den Inhalt der späteren Entscheidungen der Staatsgewalt zu nehmen, ist nämlich mit dieser richtungweisenden Sympathiekundgebung des Wählers für die Wahl seiner Präferenz gerade nicht verbunden. Aus der Wahl liegen nämlich auf jeden Fall Mandatsträger hervor, die eben nur ihrem eigenen Gewissen verpflichtet sind. An Aufträge und Weisungen nicht gebunden, damit ausdrücklich von der Bindung an den Wählerwillen gesetzt. Und all das steht in Artikel 38 des Grundgesetzes. Folglich stellt auch so etwas wie das sogenannte imperative Mandat, für das die Linken immer sind, das steht im Widerspruch zu den Grundsätzen unserer sogenannten repräsentativen Demokratie. Und das heißt dann auch, Vertreter eines Partikularen, ja, Vertreter eines Klasseninteresses an die Macht zu wählen, ja, damit dieses Interesse durch die Staatsmacht durchgesetzt wird. Das ist von Verfassungswegen hierzulande verboten. Solche Parteien wie beispielsweise die alte KPD, die so etwas wie die Errichtung der Herrschaft der Arbeiterklasse erstrebte, ja, die werden dann erforderlichenfalls auf der Basis des ebenfalls im Grundgesetz in Artikel 21 vorgesehenen Parteienverbotes aus dem Verkehr gezogen. Eben. Denn Volksvertreter sind eben Vertreter des gesamten Volkes, will heißen, des im Staat verkörperten Gemeinwohles und das Niedriges, als dieses ganz ungemütliche soziale Zwangsbildnis der Koexistenz gegen seine Interessen, was ja wirklich dann nur unter der souveränen Herrschaft an eines staatlichen Kontrollregimes mit ganz viel Gewalt ist. Und diese seine autonom, unanfechtbare politische Entscheidungsgewalt über die Belange der Nation, die nimmt der Staat auch ganz konsequent in alle Bestrebungen seiner Bürger in Schutz, sich in irgendeiner Weise inhaltlich in das Geschäft der politischen Gewalt einmischen zu mischen und ihren Auffassungen etwa über die Renten- oder Arbeitsmarktreform, die aktive Stationierung oder den Bau von KKWs irgendwie praktisch gelten zu verschaffen. Umgekehrt, wenn auch nur der Anschein einer möglichen oder auch nur exemplarisch symbolischen Be- oder Verhinderung staatlicher Unternehmungen von Seiten unbotmäßiger Bürger aufkommt, dann tritt eben das Strafgesetzbuch auf den Plan. Das kennt so ein Paragraphen, wie die Nötigung von Staatsorganen. Das kennt solche Paragraphen des Verbotes von Demonstrationen vor Parlament und Regierungsgebäuden. Und diese vollständige Unabhängigkeit der Bildung des Staatswillens vom politischen Denken und Meinen des Staatsvolkes, das veranschaulicht auf geradezu exemplarische Art und Weise das Wahlkreuz. Im Wahlkreuz ist nämlich jede individuelle Überlegung oder Erwartung, die den Wähler zu einer Stimmabgabe bewegt haben, mögen ausgelöscht. Ausgelöscht in dem bloßen, puren Ja zu einer Partei und reduziert sich darauf, egal was die Leute dazu denken, auf eine von seinen Ansprüchen und Interessen an die Politik völlig getrennte Zustimmung der Ausübung politischer Herrschaft über sich. Der eben beides beim Wählen auf nichts anderes ankommt, als auf die klassenübergreifende Legitimation uneingeschränkt herrschenden obersten Gewalt durch ihre Untertanen. Der deswegen zählt jede Stimme gleich als unterschiedliche Zahl. Und die Addition jetzt von Millionen freier, gleicher und geheimer Stimmzettel, die hat dann in zweifacher Hinsicht ein Ergebnis, was längst festgestanden hatte, bevor die Wahl angeordnet wurde. Ganz gleichgültig nämlich, welcher Partei die Bürger ihre Stimme geben. Jede Stimme ist nämlich eine für den Staat und damit für die Existenz einer politischen Ordnung, welche die Mitglieder der Gesellschaft systematisch von der Entscheidung über die Lebensfragen der Nation ausschließt. Und wie auch immer sich nachhaltig Stimmen im Rahmen der Parteienkonkurrenz auf die Konkurrenten verteilen mögen. Am Ende steht immer eine mit Regierungsgewalt ausgestattete Staatsmacht, die durch die Wahl ermächtigt ist, jetzt in den nächsten 4 Jahren die Staatsnotwendigkeiten in dem für sie erachteten, als notwendig erachteten, gegen ihr Volk mit aller Gewalt durchzusetzen. Und mit der Wahl haben die Wähler die Führung der Staatsgeschäfte unwiderruflich in die Hände der Regierung gelegt und mit dieser Delegation der Macht an die zuständigen Staatsorgane willentlich ihre eigene Entmachung. Ja, für mich ist vielleicht dann direkt eine Frage zu dir, warum wir jetzt überhaupt von Demokratie sprechen. Also in meinen Augen hat die Demokratie was gefehlt und deswegen würde ich es auch so nennen wollen. Also, ich sage, der Mensch hat keine Einflussmöglichkeit mehr, das ist zweifelhaft, das ist lächerlich, das ist überhaupt von der Community, ja, das ist aufzustehen. Ja. Ja, wie gesagt, in meinen Augen ist das nicht so eine Demokratie, das ist ein Parlamentarismus, sondern die bürgerliche Herrschaft oder so, da haben wir jetzt einverstanden, aber in der Demokratie, die stelle ich mir nicht immer an, jetzt vor. Das ist schon mal insofern viel geleistet, als dass du auch nie wirklich jetzt hier eine schönere Vorstellung von dem gemacht hast, was hier stattfindet. Wie gesagt, da habe ich mir das Führungsgrund davor, dass also ich jetzt den Namen Demokratie gerne verwende. Kann man sich ja in dem Fall auch mal darüber unterhalten, diese Vorstellung, was wirklich gemütlicher ist, aber immerhin der Hauptpunkt zu sagen, dass das, was offiziell Demokratie heißt, sich so nennt, deswegen ich auch meine, dass man den Namen nicht meiden soll dafür, aber das ist doch immer immerhin, und das nicht bedeutet, was gehört. Und über den Namen tun sich auch nur Leute frei, die auch an der real existierenden Demokratie im Prinzip zumindest einen Witz schütteln. Sonst würden sie nicht darauf bestehen, genau das sind genau die Freiheitsanhänger. Die sagen immer dann, ja, was du über Freiheit gesagt hast, das ist die bürgerliche Freiheit. Ich will jetzt eine wirkliche oder echte. Das ist dieselbe Logik zu sagen, das ist keine wirkliche und echte Demokratie. Man merkt schon am Namen Volksherrschaft. Blöde Frage. Wie viel gehört zur Herrschaft dazu? Ich kann das Wort machen. Was heißt das Wort? Der Volksherrschaft. Ja, natürlich, das muss beherrscht. Ja, von wem denn? Nur wenn jemand den Namen folgt, nur wenn jemand nicht von ihm zu beherrschen will. Komisch. Nur natürlich beherrscht, wenn ich nicht. Ja, aber wem soll denn dieses blöde Volk herrschen? Da merke ich, wie widersinnig das ist. Das ist eine Herrschaftsform, der plötzlich beherrscht, weggebrochen ist. Oder Idealisten würden sagen, es soll über den Staat herrschen. Oder was? Also Volksherrscher, da fehlt doch das Objekt der Herrschaft. Also allein diese bessere Vorstellung, die man vielleicht hat, das verstehe ich jetzt mal. Ich verstehe jetzt mal, mit Demokratie sollte ausgesagt sein, ich erstrebe eine Gesellschaftsordnung, in der deren Mitglieder die Herren ihrer Lebensbedingungen sind und die Verhältnisse so vernünftig gestalten, dass zum Wohle aller Gesellschaftsmitglieder möglichst viel stofflicher Reichtum produziert wird unter Einsatz glückswillender Arbeit. Das, was ich will. Aber da jetzt zu sagen, das ist wahre Demokratie, das ist doch bescheuert. Warum will man denn dafür das Wort Demokratie bewahren? Das ist doch gerade eine Ordnung, der überhaupt keine Herrschaft, der gar keine Herrschaft vorkommt. Der Herr jetzt, der Mensch, der Herr, der gestaltet unserer Lebensbedingungen ist, aber doch keine zwischen den Menschen oder wem auch immer bestehendes Herrschaftsverhältnis. Würde ich sagen, absolut nicht. Das geht aber so, wenn das, was getan wurde, dass Demokratie, das existiert uns ja für die Macht der Gesellschaft, dass wir irgendwie eine Art Gemischtsprache feststellen. Was ja offensichtlich noch nicht der Fall ist. So. Also, damit habe ich dann halt meine Probleme. Da müsste halt, die Leute glauben nun mal gerne an das Gruppe und so etwas. Ja. Da müsste man das Kind halt auch beim Namen nennen, nicht Demokratie. Da hätte ich mir innerlich einfach. So was kann ein Grund bringen, der meint, Nichtsprache wächst da was Gutes. Ich würde sagen, Mitbestimmung, Nichtsprache, das muss ich auch nicht beeindrucken. Nichtsprache heißt nämlich die Einbindung der Herrschaft unterworfen in die Zwecke der Herrschaft. Das ist auch nichts Gutes. Und warum soll man sich jetzt, warum man jetzt die Wahrheit über eine Sache abhängig machen von den blöden Vorstellungen, die durch den Volk über Begriffsinhalt ist? Nur weil bei denen Demokratie was Gutes gesetzt ist, traut man sich nicht, in Apport zu gehen und dem zu sagen, Demokratie ist die Herrschaft von der Demokratie, es ist zu eurem Schaden. Und jetzt traue ich mich wieder nur, mit diesem Wort Demokratie zu sagen, ich bin jetzt der Anhänger einer richtigen, wahren Rechnung. Das machen wieder nur Leute, die nicht diese Kritik der real existierenden Demokratie nicht teilen. Die sagen, irgendwas daran gut findet, an dem was ist, und immer noch sagt, das ist nicht verwirklicht, wenn es um diese Mitsprache geht, das wäre mit einem erklärter Schritt in Richtung Markt. Das ist mein Trotz. Warum nicht einfach planlos? Die verschenkt man eben den Inhalt. Da hilft noch alles da. Dann kann man doch nur noch klar sehen. Und warum geht es um die Rettung des Wortes Demokratie? Ich glaube, es geht deswegen, dass es deswegen Leute nicht die Demokratie, die Begriff oder auch die Ideen, die für die Gesellschaft steht, weil sie die Messen Demokratie vorher wurde von allen, die bisher real existenten Systemen herrschaftlich wollen. Und diese Messung fällt immer der Gestalt aus, dass in keinem anderen System die Menschen freier waren und dass wenn die Demokratie noch so marginal sein würde, mehr Menschen nicht das hatten. Ja, da muss man dir das alles mal in meinem Euro Freiheit, die du hochschätzt, tausend und tausend und so weiter. Da muss man dann angreifen. Und dann auch mal verdienen. Warum denn? Wenn wir das denn investiert haben, wenn wir eine Form der Herrschaft, die wir existieren, und es ist eine gangbare, in Teilen gangbare Form ist, wenn wir die diskutieren, müssen wir auch sagen, wie es besser ist. Nein, ich würde sagen, diese Streitfrage vertagen wir ans Ende. Ja. Okay. Bin ich gern bereit, das halte ich für ein großes Thema. Ich habe vorhin schon Andeutungen gemacht. In der rechten Kritik steckt immer schon drin, wie es zu gehen hat. Wer die Frage noch aufwirft, der kann die Kritik nicht halten. Oder er hat sie nicht verstanden. Der Vorbehalt. Sonst kommt man gar nicht auf die Idee, zumal mit der Vorstellung einer besseren Gesellschaftsordnung die Leute agitieren wollen. Jetzt kann ich doch schon vorher schweigen. So, Warnkreuz haben wir auch. Nochmal die Zusammenfassung. Was leistet die Demokratie? Was leisten deren Prozeduren? Es ist zuverlässig, da das der Freisetzung der Staatsgewalt von den besonderen Interessen der Herrschaft unterworfen, mit deren willentlicher Zustimmung vollzieht. Die Wahl gibt den Bürger die Gelegenheit, sich in Personalfragen der Politik kräftig einzumischen. Umso gründlicher aus den Sachentscheidungen der Politik ausgewiesen zu werden. Denn über die Sachfragen der Politik entscheidet alleine die Politik. Und diese die mal ein konservativer Staatsrecht, zu dem auch Kollege von mir wunderschön gesagt hat, diese in der Wahl vom Volk ausgestellte Generalvollmacht ohne Weisungsmöglichkeiten, die man im Privatleben nie im Leben ausstellen würde, außer kurz vom Abgeordneten. Diese vom Volk ausgestellte Generalvollmacht ohne Weisungsmöglichkeiten, du kannst machen, was mit dir was tun, was du willst. Die erlaubt es jetzt umgekehrt, den durch den Volkswillen legitimierten Staatsorganen die Gesamtheit ihrer Maßnahmen den Bürgern als Konsequenz ihres eigenen Willens zuzurechnen. Und in dem Sinne stimmt dann der Satz des Grundgesetzes, dass alle Staatsgewalt vom Volk ist. So stimmt der. Der mittels der Wahl erteilte absolute Freibrief an die Politik erlaubt es jetzt, erlaubt die legitimatorische Rückbindung sämtlicher Regierungsmaßnahmen, die im Namen des Volkes gegen das herrschaftsunterworfene Volk getroffen werden, ja, und werden jetzt ständigen Grund zur Unzufriedenheit der Bürger mit der Politik der Regierung abgeben. Wer den Vortrag bis jetzt verstanden hat, weiß, was jetzt kommen müsste. Wer ist die Instanz, die jetzt diesen notwendigen, die notwendigen erzeugte Unzufriedenheit mit der Regierung, System, die nicht aufkommt? Wenn Sie nicht von dafür ein bisschen mal geschaffen, dafür gibt es die Position. Zur Betreuung nämlich der sich unweigerlich einstellende Unzufriedenheit der Mehrheit der Bevölkerung mit den Resultaten der Politik, deswegen gibt es sowas wie die Opposition. Und deren Aufgabe besteht jetzt darin, den sicheren Schaden der lohnabhängigen Bevölkerungsmehrheit ja wem anzulassen? Der Unfähigkeit der Regierungsparteien, wem noch? Sämtliche sozialen Herren, die mit der Verwaltung des kapitalistischen Gemeinwohls verbunden sind, die werden dann von der Grenze und wird auch so werden, eine falsche, eine schlechte, eine unsoziale Politik, die Regierungsmannschaft hat versagt, die Ämter sind fehlbesetzt oder die Politiker sind korrupt. Also kurzum, alle Schäden werden zurückgeführt auf einen falschen Gebrauch der Regierungsmacht. Und ist das ganze System der freiheitlich-kapitalistischen Grundordnung, ist über diese konstruktive Kritik, ist dem ganzen System, was der Grund ist, ein absoluter Kapitalschaden erteilt. Es liegt doch gar nicht am Kapitalismus, am Staat. Nee, das liegt an der falschen, inkompetenten Führung der Staatsgeschäfte. Das liegt an den Personen, die die Ämter begleiten und dann deren Unfähigkeit. Und auf diese Art und Weise wird die notwendigerweise aufkommende Unzufriedenheit mit der Politik von der Demokratie und wieder für die Demokratie fruchtbar gemacht. Also auf einen Weg gebracht, der jetzt die nächste Regierungsmannschaft an die Macht bringt, ja, und die sieht sich dann wiederum einer Opposition ausgesetzt, welche über ihr nichts anderes tut, als systematisch die Anklage der Amtspflichtverletzung geben und damit dem Wohlfeilen und damit dem enttäuschten Wähler den Wohlfeilen Trost bietet, ja, eben eine Alternative zu haben zu der Regierung, die dort am letzten Mal gewählt hat. Ja, und bis man das sich endlich eingesehen hat, kann man das ein ganzes Leben lang machen. Deswegen gibt es die Opposition. So. Diese erfolgreiche Mobilisierung der vorhandenen Unzufriedenheit im Volk für den Machtkampf der konkurrierenden Parteien um die Besetzung der Staatsämter, die hat, um ein missverständlich vorzubeugen, ihren Grund freilich nicht in von mir geschilderten Techniken des demokratischen Prozederes. Der Grund dafür, dass diese Techniken überhaupt greifen, besteht vielmehr, und jetzt komme ich zur Beantwortung der Fragen, die vorhin aufgeworfen wurden, der ganze Grund besteht abgekürzt im Nationalismus der Bürger, besteht im erfolgreichen Resultat der politischen Willensbildung die im Grundgesetz als Kernaufgabe der politischen Parteien benannt ist. Das heißt, der ganze Zirkus funktioniert nur dann, wenn die lohnabhängigen Bürger mit dem falschen Bewusstsein ausgestattet sind, mit dem generell falschen Bewusstsein, dass die Regelung ihrer Lebensinteressen in die Hände einer politischen Herrschaft gehört, dass es einen Staat gibt. Wie auch immer man sich die Notwendigkeit des Staates falsch zurechtlegt. Sie beruht auf dem falschen Bewusstsein, es braucht eine Staatsgewalt in einer vernünftigen Gesellschaft, die Entscheidungsfragen der Ordnung des gesellschaftlichen Lebens reguliert. Und wenn man das meint, ja, dann betrachtet man auch mehr oder weniger automatisch die Staatsmacht als meinige, begreift man als eine Dienstleistungsinstanz meinen Interessen. Also wer lebt, der muss denselben Staat, der einen bedingungslos auf diese notorisch unsichere Erwerbsquelle der Lohnarbeit festnagelt, der muss den Staat jedenfalls nach seiner eigentlichen Bestimmung nach für eine positive Bedingung seiner Wohlfahrt, für eine Schutzmacht seines Interesses an einem befriedigenden Lebensunterhalt und angenehmen Lebensbedingungen halten. Jedenfalls der Möglichkeit und seiner eigentlichen Bestimmung nach. Ja, wer zur Wahl geht, der muss diese staatlich aufbeherrschten Bedingungen seiner Existenz umgekehrt, Stichwort Freiheit, geradezu als Chance, als Mittel für seinen Nutzen begreifen. Auch und gerade, und dieses Paradoxon sind mir ja beide gefallen, auch und gerade, wenn diese Bedingung, lebenslängliche und wenig erträgliche Lohnarbeit einschließlich der sehr realen Perspektive der Arbeitslosigkeit bedeuten und auch eben auch der höchste Dienst an der Nation Schlachtfeldern nicht erspart bleibt. Wer umgekehrt von dem notwendigen Misserfolg seiner Bemühungen um ein angenehmes Leben deswegen wüsste, weil es diese regierenden Zwecke von Staat und Ökonomie gibt, wer das wüsste, der käme nie im Leben auf die Idee der politischen Herrschaft, die ihm diese negativen Lebensumstände beschert, jetzt auch noch seine Zustimmung zu erwarten. Also dieser politische Willensbildungsprozess ist dann erfolgreich, wenn dieser nationale Standpunkt des Wir, der klassenübergreifende Standpunkt des Wir, als Voraussetzung und Maßstab fungiert, den jedes Mitglied dieser Volksgemeinschaft gewohnheitsmäßig an die Welt anlegt, und zwar ganz jenseits aller unterschiedlichen bis gegensätzlichen Lebenslagen, in denen sich die diversen Staatsbürger in dieser Gesellschaft zu bewähren haben. Sich von allen materiellen Nutzenerwägungen freimachende Verantwortungsbewusstsein jedes Mitglieds der Nation, jedes Mitglied dieses nationalen Zwangskollektivs für den Erfolg der Nation, ob das jetzt auf dem Weg der Weltwirtschaftskonkurrenz, der Militäreinsätze in Ex-Jugoslawien oder in Afghanistan oder ob das nur auf der Ebene des Wettstreites um olympische Sportmedaillen sich abspielt. Dieses klassenübergreifende Wir, was im Kapitalisten, der einen ausbeutet, was im Vermieter, der einen mehr als Drittel seines Lohnes für diese Wurzelwelt nimmt. Und wer in der Figur eines Kanzlers, weil das alles Deutsche sind, wer da Freunde und Mitglieder einer Gemeinschaft sieht, einer wirklichen Gemeinschaft sieht, zu der er gehört, für die er sich verantwortlich fühlt, hinter die alle Klassengegensätze zurücktreten. Wer das Bedürfnis, diesen geistigen Standpunkt, den muss man drauf haben. Diese ganz grundsätzliche Parteilichkeit, die man als Deutscher oder Franzmann oder Engländer im Namen der Nation als der ideelle Teilhaber und Auftraggeber walten lässt. Dieses Zeug heißt halt nationale Identität, Patriotismus oder altmodisch gesprochen auch Vaterland. Und diese bekennende Zugehörigkeit hier zum Namen des deutschen Untertanenkollektivs zu riesigen Nationen und deren politische Geschäftsordnung, die ökonomische und die politische Bodenmäßigkeit für die Belange Deutschlands, das ist überhaupt die entscheidende Erfolgsbedingung für die stolze herrschaftliche Dynamik, die die Bundesrepublik zu ihrem 60. Geburtstag im letzten Jahr vor sich weisen hat. Deswegen ist der Nationalismus der Bürger die letzte Entscheidung für den Erfolg der Nation, der immer nur auf Kosten derjenigen geht, die mit ihrer Arbeit das Wachstum des Kapitals und die Stärke der Staatsmacht produzieren. So, jetzt kommen wir zum Schluss. Das ist die entscheidende Erfolgsbedingung. Man kann nicht beschreiben, die Bundesrepublik ist tatsächlich auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, ist die Geschichte der Bundesrepublik tatsächlich eine einzige Erfolgsgeschichte. Ebenfalls aus der Perspektive der ökonomischen und der politischen Machthaber. Das stimmt. Als Rechtsnachfolger der Hauptverlierermacht des Zweiten Weltkriegs ist die Bundesrepublik zu einer weltweit anerkannten politischen und militärischen Führungsmacht avanciert, die als jetzt nur noch Vize-Export-Weltmeister um den in ihrem Innern herrschenden sozialen Frieden und die Stabilität ihres politischen Systems weltweit beneidet wird. Die Bundesrepublik hat als Siegermacht des Kalten Krieges ihren Herrschaftsbereich um ca. 20 Millionen Bürger erweitern und endlich, jedenfalls aus ihrer Sicht, die schwarz-rot-goldene Fahnen der Freiheit auch dort herrschen, hissen können, wo jedenfalls in der Optik des demokratisch-kapitalistischen Deutschlands 40 Jahre lang die falsche, weil die realsozialistische Staatsmacht der höchst illegitimes Regime ausübt. Und in der gegenwärtigen Weltwirtschaftskrise wirft der deutsche Staat seine ganze ökonomische Macht in die Waagschale der Staatenkonkurrenz, um, Zitat Bundeskanzlerin Merkel, gestärkt und international an der Spitze aus der Weltwirtschaftskrise hervorzugehen. Und diese staatliche Erfolgsbilanz beruht ganz maßgeblich darauf, dass die im Grundgesetz niedergelegte Geschäftsordnung eines demokratischen Kapitalismus von der dergestalt angeleiteten Klassengesellschaft konsequent befolgt und in die gesellschaftliche Praxis umgesetzt worden ist. Dass der Wirtschaft genannte Teil der Gesellschaft seiner im Grundgesetz niedergelegten sozialen Pflicht sein privates Eigentum und damit zugleich die Finanzmacht des Staates zu vergrößern, pflichtgemäß nachgekommen ist, ja, das liegt natürlich ohnehin auf der Hand. Nicht ganz so selbstverständlich ist es hingegen für die lohnabhängige Klasse, die in verantwortlicher Wahrnehmung der ihr gewährten Freiheiten getreulich die verlangten ökonomischen und politischen Dienste am Fortschritt des Gemeinwesens erbracht haben. Ökonomisch, indem sie in Ausübung ihres Berufes, der Lohnarbeit, das Wachstum des Kapitals produziert und den Sozialstaat nicht etwa als Instanz zu ihrer Erhaltung für die Nützlichkeit der Wirtschaft, sondern als Mittel einer wohlfahrtsstaatlichen Versorgung fehlverstanden hat. Politisch, indem sie allen Strömungen, die eine Überwindung des Kapitalismus anstreben, auch nicht die geringste Spur einer Chance gegeben und in jedem Wahlakt von 1949 bis heute die Souveränität der demokratischen Staatsmacht beglaubigt hat. Die Souveränität in aller staatlichen Handlungsfreiheit, die jeweilige Notwendigkeiten der kapitalistischen Staatsräson zu definieren und durchzusetzen. Und auch das Grundrecht der Meinungsfreiheit haben die Lohnabhängigen immer in dem staatlich vorgesehenen Sinne wahrgenommen, nämlich als Lizenz zur folgenlosen Artikulation ihrer Unzufriedenheit mit der Politik, welche die unangefochtene Entscheidungsgewalt des Staates für die Lebensbedingungen der ihm unterstehenden Gesellschaft anerkennen und kräftigen. Nämlich die vom demokratischen Rechtsstaat in Kraft gesetzten Zwänge des kapitalistischen Wirtschaftslebens die haben den lohnabhängigen Bürgern immer erschienen wie quasi naturgegebene Lebensbedingungen, die man als Mittel begreift, um in aller Freiheit das Beste für sein individuelles Lebensglück daraus zu machen. Vom Geld über den Arbeitsmarkt bis hin zu Sozialstaat, Familie und Schule haben die deswegen alle staatlich unterhaltenen gesellschaftlichen Einrichtungen betrachtet als eine ganze Welt voller Chancen für die Verwirklichung der eigenen privaten Anliegen. Merkwürdig ist es vor allem nur, dass auf all diesen so schönen Gelegenheiten für die freie Entfaltung der selbstbestimmten Persönlichkeiten für die große Masse der Bevölkerung wenig bis gar nichts geworden ist und heutzutage bereits die Verfügung über einen prekären Arbeitsplatz mit wenig Lohn und dafür mehr Leistung das Optimum bildet, was der normale Sterbliche im Reich der Freiheit zu erreichen hat. Das wäre übrigens auch kaum gelungen, ohne die äußerst staatstragende Art und Weise, in der die Gewerkschaft, das habe ich heute nicht behandelt, ein eigenes Kapitel zum Grundrecht der Produktionsfreiheit, den die Gewerkschaften von ihren verfassungsmäßigen Rechten Gebrauch gemacht haben. Ohne ihre streng sozialpartnerschaftliche, an den übergeordneten Belangen des nationalen Kapitalstandorts ausgerichtete Vertretung der Arbeitnehmerinteressen, jedenfalls wäre der Aufstieg Deutschlands zu einer führenden Weltwirtschaftsmacht nicht möglich gewesen. Durchaus zufrieden kann die politische Herrschaft leider auch damit sein, wie die politische Linke ihre Aufgabe als parlamentarische Opposition im politischen System des demokratischen Kapitalismus erfüllt hat. Für die Lebenslage der arbeitenden Klasse macht sie nämlich nicht etwa die Funktionsprinzipien der kapitalistischen Wirtschaftsweise verantwortlich, sondern führt in aller Regel die sozialen Missstände im Arbeits- und Wirtschaftsleben umgekehrt auf angebliche Funktionsdefizite der Marktwirtschaft zurück. Und diese Diagnose Funktionsdefizite, Versagen, übersetzt die Linke dann in die Programmatik lebensrettender Maßnahmen für die kapitalistische Wirtschaftsordnung, die durch staatliche Regulierungsmaßnahmen wirkungsvoll für den System gefährdeten Profit hier bestimmte Abteilungen der bösen Finanzwirtschaft geschützt werden soll. Warum? Damit die kapitalistische Produktionsweise ihren von Krisen möglichst ungestörten Fortgang nehmen soll. Das heißt, die ganze Kapitalismuskritik der Linken mündet, und das hat deren ganze Agitation während der Weltwirtschaftskrise in den letzten 2 Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt, mündet somit in eine einzige fatale Vertrauensentzug in diejenige Instanz, die mit der Gewährleistung des Privateigentums diejenigen ökonomischen Interessen erst etabliert, von deren Gewinnrechnungen der Rest der Nation auf die Gedeih und Verderb abhängig gemacht. Wie überhaupt, jetzt komme ich tatsächlich zu meinen letzten Sätzen, wie überhaupt der von links gepflegte Verfassungspatriotismus objektiv gesehen einen nicht ganz unwesentlichen, negativen, schlechten Beitrag bei der Verhinderung der Bildung eines proletarischen Klassenbewusstseins leistet. Eines Klassenbewusstseins, das um die Einsicht einfach nicht herumkommen kann, dass die kapitalistische Staatsgewalt kein tendenzieller oder potenzieller Bündnisgenosse der Arbeiterklasse, sondern umgekehrt diejenige Instanz ist, welche ihre eigentumslosen Bürger alternativlos auf einer motorisch unsicheren Erwerbsquelle der Lohnarbeit festnagelt. Wer also den Kampf gegen soziale Missstände der kapitalistischen Gesellschaft im Namen der Verfassungsideale der politischen Herrschaft führt, wer mehr Freiheit und Gleichheit, einen echten Sozialstaat, wahrhafte soziale Gerechtigkeit und eine eigentliche Demokratie fordert und wer den Verstaatlichungsartikel des Grundgesetzes für eine Ermächtigungsgrundlage zur Einführung des Sozialismus hält, der verpflichtet geistig die Lohnarbeiterschaft auf das idealisierte Programm der kapitalistischen Klassenherrschaft. Die staatliche Geschäftsordnung die als bibelstaatlicher Machtausübung nach innen und außen den Inhalt, der in dieser Gesellschaft herrschende Zwecke kodifiziert, bleibt bei dieser Deutung der systematisch geschädigten Interesse der Bevölkerungsmehrheit die allen Zweifeln grundlegende gute Grundordnung der Gesellschaft, die es nicht etwa abzuschaffen, sondern umgekehrt, die es erst noch zum Punkt wirklich gibt. Und die patriotisch affirmative Leistung eines solchen linken Kritikwesens, dass die soziale Welt des Grundgesetzes im Namen ihrer angeblich besseren, noch nicht verwirklichten Möglichkeiten beurteilt, besteht also darin, der staatlichen Grundordnung einen generellen Freispruch für alle sozialen Skandale zu erteilen, die auf ihrem Boden existieren. Die Kritik der sozialen Wirklichkeit im Namen des Grundgesetzes stellt die Verfassung eben außerhalb jeglicher Kritik und erhebt sie umgekehrt zur positiven Grundlage fortschrittlich kapitalismuskritischer sozialer Bewegung. Und wenn sich in diesem Lande endlich mal was Grundlegendes ändern soll, dann gilt es also schleunigst Abschied zu nehmen, auch vom linken Verfassungspatriot und den gegen alle gegenteiligen praktischen Erfahrungen scheinbar immunen guten Glauben der politischen Linken an so etwas wie die Möglichkeit einer guten, nützlichen politischen Herrschaft im Interesse der Notabhängigen untertan. Und zu diesem höchst überfälligen Abschied vom linken Recht und Staatsidealismus, da wollte mein heutiger Vortrag zu abschließen.